Mark Foster wollte Halle Berry eigentlich nicht besetzen, weil er dachte, es passt nicht. Und zwar mit der Begründung, she's way too beautiful. I mean, who doesn't want to sleep with Halle Berry? What the fuck? Was ist das für ein Satz? Was ist das für eine Begründung für eine Besetzung? Oh mein Gott! Herzlich willkommen hier zum Muss man sehen Podcast, wo wir eine neue Folge haben, in der mir Plor einen Film aufgedrückt hat, ob ich wollte oder nicht, ich musste ihn gucken. Und ich habe damals, als ich den Film bemerkt habe und ihn eben nicht geschaut habe, ihn mir aus gutem Grund nicht angeschaut, nämlich ich hatte das Gefühl, dass es so ein wahnsinnig gewaltvolles Drama wird. Ich weiß nicht, was mich dazu gebracht hat, dieses Gefühl zu haben, aber es hat sich bis heute gezogen und ich habe wirklich Angst davor gehabt, diesen Film zu gucken. Krass. Ich weiß nicht, warum. Es ist ein Film, der bei mir so ein bisschen auf der Liste liegt von, den muss ich Johannes zeigen, weil das ist ein Film, wo ich am Schluss sage, oh ja, man hat viel Elend gesehen. Aber hey, ich gehe da mit einem optimistischen Gefühl raus. Und es ist ein Drama, wo ich am Schluss denke, ah, alles wird gut. Und ich mag das. Also es gibt so ein Genre von Filmen aus Amerika, vor allem Ende der 90er, Anfang der 2000er, die sehr tragisch, sehr schwer, große, schlimme Sachen erzählen, aber am Schluss so ein Quäntchen Hoffnung mit sich tragen. Für mich fällt zum Beispiel Magnolia, einer meiner Lieblingsfilme, fällt da auch irgendwie rein. Ja. Auch sowas wie Revolutionary Road von dem American Beauty Regisseur oder Little Children, den ich aber noch nicht geben wollte und ich weiß nicht, ob ich dir den jemals geben will, weil der noch mal eine Nummer härter ist. Oh, okay. Und ich mag das irgendwie. Also Filme, die wirklich eine Schwere haben und eine Tragik haben und die trotzdem am Ende so ein optimistisches Gefühl haben. Und so habe ich diesen Film auch abgespeichert. Ich muss dazu sagen, erstens, Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, das trägt sich trotzdem irgendwie durch den Podcast. Ich merke nur, dass meine Nase gerade wieder etwas doller zu ist. Alles und gut. Und zweitens, ist es schon sehr lange her, dass ich diesen Film gesehen habe. Deswegen war ich auch sehr gespannt, wie ich den heute wahrnehme. Ja. Und weil der eben lange auch so in meinen Toplisten war und ob ich den heute noch genauso wahrnehme wie damals. Und zumindest was das Emotionale betrifft, kann ich sagen, ja, ich sehe diesen Film. Ich sehe sehr viel Tragisches, was erzählt wird. Ja. Aber ich denke am Schluss, ja, es gibt Hoffnung. Und vielleicht können wir mal damit einsteigen, gehen da unsere Wahrnehmungen, was diesen Punkt betrifft, schon wieder auseinander? Oder hast du das auch so empfunden? Also folgendes. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen über mich selbst geärgert, nachdem ich über den Film nachgedacht habe, nachdem ich ihn gesehen habe, weil ich gemerkt habe, ich bin wahnsinnig bestechlich von gutem Schauspiel. Ja. Dieser Film schafft es, mich so reinzuziehen, einfach nur, weil die Schauspieler verdammt gut sind. Wirklich gut. Wenn ich dann darüber nachdenke, was da eigentlich passiert ist, was für Themen der Film behandelt und auf welche Art und Weise er sie behandelt, komme ich durchaus an ein paar Probleme. Ja. Und die werden wir wohl besprechen. Die wir besprechen und die wir vor allem ins Fazit packen, wie wir das immer machen. Aber vielleicht einmal grundsätzlich, worum es überhaupt geht. Ja. Monsters Ball aus dem Jahr 2001 erzählt die Geschichte von zwei Personen, und zwar zum einen Letitia, gespielt von Halle Berry, deren Mann im Todestrakt sitzt und dann auch hingerichtet wird und die irgendwie versucht, mit ihrem Sohn alleine über die Runden zu kommen. Allerdings stirbt der Sohn kurz darauf auch bei einem tragischen Unfall, der allerdings nicht gezeigt wird. Und die zweite Person, die erzählt wird, ist Hank, gespielt von Billy Bob Thornton, der als Strafvollzugsbeamter arbeitet, eben in jedem Gefängnis, in dem Letitias Mann hingerichtet wird, zusammen mit seinem Sohn Sonny. Und das ist so eine Art Familiengeschäft, weil sein Vater hat das auch schon gemacht und er lebt auch mit seinem Vater zusammen und sein Sohn lebt auch bei ihm. Und nachdem sein Sohn einen Fehler macht bei der Hinrichtung von Letitias Mann, rastet Hank total aus, konfrontiert ihn auf übelste Weise damit, woraufhin Sonny sich umbringt. Also wir haben hier zwei Personen, die beide ihren Sohn verloren haben und die kommen durch Zufall zusammen. Letitia arbeitet in einem neuen Café, in dem Hank auch ist und sein Eis isst jeden Tag und die treffen sich dann und es entsteht eine unerwartete Romanze zwischen den beiden, weil Hank in einem extrem rassistischen Milieu aufgewachsen ist und sie klammern sich dabei so ein bisschen aneinander und erzählt wird eine Geschichte, die vor allem am Anfang aus Schmerzbetäubung steht, dann aber tatsächlich zu einer Art Liebesgeschichte wird und es wird erzählt, wie die beiden dann am Ende versuchen, diese Liebesgeschichte aus dieser Romanze mehr werden zu lassen, obwohl sie beide ab einem gewissen Punkt wissen, wie sie miteinander verbunden sind. Nämlich, dass Hank Teil des Vollstreckungskommandos war, das Letitias Mann umgebracht hat. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie schaffen wir es, an diesen Film ranzukommen? Und ich glaube, am besten schaffen wir es über die Figuren. Und ich würde eigentlich gerne die Hauptfiguren aufsparen und erstmal an die kleinen Nebenfiguren gehen. Mhm. Weil mich der Sohn von Letitia interessiert, ja, der gespielt wurde von einem, der gar kein Schauspieler war, den sie von der Straße quasi gesammelt haben, mit dem sie wahnsinnig viele Gespräche führen mussten, weil ja Halle Berry mit ihm als Letitia wahnsinnig hart ins Gericht geht und da wirklich eine so eine Emotional Abuse Sache ja bei rauskommt. Tyrell heißt der Sohn. Tyrell, genau. Und dieser Schauspieler ist auch vor 2 Jahren oder sowas gestorben mit 30. Karanchi Calhoun. Und der hat am Set, nachdem man ihm immer wieder gefragt hat, ist das in Ordnung, geht das, können wir das so machen, ich hoffe, du kommst damit klar und so, hat der dann den devastating Satz gesagt, du, schlimmer als das, was die mit mir in der Schule machen, kann es nicht werden. Er ist extrem übergewichtig. Ja. Und es gibt diese eine Szene, während Letitias Mann umgebracht wird, sitzt sie zusammen mit Tyrell vorm Fernseher. Mhm. Und es kommt dann einfach, also ihre Wut entlädt sich über die ganze Situation. Sie ist alleinerziehend, also ja, man sitzt ja schon länger im Gefängnis, sie ist mit allem überfordert. Mhm. Und ihre Wut entlädt sich komplett auf Tyrell. Und zum einen ist sie physisch extrem grausam zu ihm, weil sie ihn wirklich rumschüttelt und festhält. Ja. Ja. Und zum zweiten ist sie dann auch psychisch extrem grausam zu ihm, weil sie halt ihn dafür fertig macht, dass er Süßigkeiten versteckt hat. Mhm. Wir merken auch, er ist tatsächlich ein Frustesser, er hat überall Schokolade versteckt. Ja. Und nachdem sein Vater dann umgebracht wurde, legt er sich auch erstmal ins Schlafzimmer und isst da Schokolade. Mhm. Und es ist eine extrem harte Szene. Ja. Und was ich wirklich stark finde in diesen Momenten, ist, dass sie es schaffen, diese Figur Letitia, die wird damit ja natürlich ganz viel erzählt, ja, die einfach überfordert ist mit so viel, ne, die in Armut lebt, deren Mann im Todestrakt sitzt, die irgendwie mit ihrem Sohn klarkommen muss. Und es wird einfach ihre Überforderung erzählt und wie die sich entlädt. Aber es wird in dieser Szene nicht mit dem Finger auf sie gezeigt. Also wir kriegen vor allem das Leid von Tyrell natürlich erzählt. Echt, du leidest auch wirklich mit in diesem Moment. Unglaublich, ja. Weil er geht halt auch durch so viel durch und er versucht irgendwie zu verstehen, warum wird sein Vater gerade umgebracht? Mhm. Was ist das damit? Und wie steht er zu seinem Vater? Was hat er von seinem Vater, nachdem er dieses Gespräch noch hatte im Gefängnis, wo sein Vater sagt, du bist das einzig Gute, was ich geschafft habe. Ja. Und es ist einfach eine wirklich harte emotionale Szene. Also man geht mit dem Jungen schon sehr stark mit, weil das, also irgendwie wird tatsächlich für diese Teile, wo er da ist, zur Identifikationsfigur und zu diesem, meine Güte, geht man damit, dass er da seinen Vater im Gefängnis besucht und genau weiß, okay, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich ihn sehen werde. Ja, ist total krass, ne? Sich da so reinzuversetzen. Die beiden Drehbuchautoren, Milo Edeka und Will Rockhorst, hatten diesen Film ja eigentlich geschrieben, so ein bisschen auch, um für sich große Rollen zu schreiben. Sie sagen auch beide, oh, eigentlich sind wir gescheiterte Schauspieler, wir sind gar nicht erfolgreiche Drehbuchautoren. Ja. Auf jeden Fall sind sie mit dem Skript hausieren gegangen und ihnen wurden von mehreren Produzenten gesagt, denen sie das Ding verkaufen wollten, also vor allem Lionsgate hing dann irgendwann drin, ihr könnt das Kind nicht sterben lassen. Wenn ihr, das ist ein Oscar-würdiges Skript, aber wenn ihr einen fucking Oscar haben wollt, dann muss das Kind überleben. Tötet nicht das Kind. Oh Mann. Und ich bin so froh, dass das Ding dann tatsächlich am Schluss bei Lee Daniels gelandet ist, der gesagt hat, nein, ey Leute, natürlich, ich weiß, da passiert total viel schreckliches Zeug, aber macht das so, wie ihr das geschrieben habt. Ja. Und was aus dem Film natürlich nochmal einen Schlag in die Magengrube macht, weil wir haben, das Kind stirbt. Wir haben diesen Moment, wie sie über die Straße gehen und dann fährt unser anderer Protagonist, auch noch Hank, an ihnen vorbei. Ja. Und wir sollen ja auch irgendwie bei Hank sein und das ist verdammt schwer in diesen Momenten, wo er einfach nur ein Arsch ist, weil er ist durch sein soziales Umfeld halt einfach mal zum rassistischen Arschloch erzogen worden, fährt reden an ihm vorbei. Reden wir gleich drüber, genau. Und dann sehen wir nicht, was passiert ist, aber wir sind dann im Regen und wir sehen sie auf der Straße und er liegt da verletzt und es gab offensichtlich einen Autounfall. Und es ist schon so, ich glaube, wir haben das letzte Mal, haben wir kurz drüber geredet, dass Filme auch gerne Elendspornografie sind. Ja. Und das ist so ein Moment, wo du das bei diesem Film natürlich auch denken kannst. Ja. Ey, wird hier uns gerade, weil jetzt wird noch einer draufgesetzt, ne? Mhm. Sie ist kurz davor, ihre Wohnung zu verlieren. Ihr Mann wurde umgebracht, sie hat kein Geld. Mhm. Und jetzt wird ihr Sohn überfahren. Und jetzt haben wir ihren Sohn auf der Straße verblutend liegen und sie versucht ihn irgendwie ins Krankenhaus zu schaffen und es ist schwierig, ihn ins Auto zu kriegen, weil er so schwer ist. Ja. Also gerade in der Geschichte des Kindes ist das natürlich extrem emotionaler Ballast, der da erstmal so draufgeworfen wird. Ja. Wie findest du den Jungen als Schauspieler? Ich finde ihn überzeugend. Ja. Also er macht ja nicht so viel in dem Sinne. Er ist sehr passiv. Ja. Aber es ist einfach, es ist der richtige Schauspieler für die richtige Figur im richtigen Setting. Das stimmt, ja. Gerade weil es weil es halt einfach hart ist, weil halt immer nochmal ein draufgepackt wird. Ja. Und du davon halt auch emotional mitgerissen wirst. Also dieser Film startet einfach mal mit sehr viel Tragik. Ja, aber es geht auch den Film weiter mit viel Tragik. Also. Wir haben eine Death Row-Szene. Mhm. Der Vater von Tyrell, der hingerichtet wird, wird von Sean Combs gespielt. Von P. Diddy. P. Diddy, wollte gerade sagen. Daddy, Puff wie er damals Daddy. Noch der spielt Lawrence, der hingerichtet wird. Und wir haben eine Death Row-Szene, in der wir auf den letzten Metern die Perspektive von Lawrence einnehmen. Wo wir sehen, wie das Gesicht verdeckt wird. Ja. Es wird schwarz. Ja, ja. Und wir hören das Atmen von ihm ganz nah. Und wir warten quasi mit ihm auf den Tod. Wenn wir gerade bei dieser Szene sind. Ja. Die üben das ja vorher. Ja, mit einem Schwarzen als Proband. Ne? Wie krass ist das denn, bitteschön? Ja. Mit einem Schwarzen, den sie da hinsetzen und sagen, du bist jetzt derjenige. Alter, boah, war ich kurz wütend auf diesen Film. Wir haben natürlich, also so als Grundrahmen über dem ganzen Ding, so eine voll amerikanische, US-Südstaaten-Apartheidsgeschichte. Ne? Ja. Also Letitia ist schwarz, Tyrell ist schwarz, Lawrence ist schwarz. Mhm. Das sind die, die wirklich so kämpfen und denen immer wieder Steine in den Weg gelegt werden von der Gesellschaft. Und dann haben wir die Weißen und das sind halt Hank und Sunny und die ihr Hinrichtungsgeschäft quasi machen. Ja. Worauf ich eigentlich auch noch hinaus will, dass der Schwarze ist, folgt auf eine unglaublich gute vorherige Einstellung, die nämlich die Überwachungskamera des Gefängnisses einnimmt, wo wir nur den elektrischen Stuhl sehen aus dieser schlechten, crappy Kamera, die Überwachungskamera ist, wo wir uns fast in so einem Reality-Shock-TV-Ding befinden und sehen, wie dieser Typ da mit dem Sack über dem Kopf auf diesem Stuhl sitzt und dann so tut, als hätte er jetzt diesen elektrischen Schlag. Was wir nicht wissen, dass er so tut, das wird jetzt gleich aufgelöst. Aber das ist so eine furchtbare Szene in dem Moment, weil ich nicht weiß, wo sind wir. Ich habe keinen Sense of Place, ich weiß nicht, was sonst ist. Nur, dass dieser fucking Stuhl da ist, dass da jemand drin sitzt und dass er gleich gebrutzelt werden soll. Dass das ein Training ist, kriegen wir jetzt zu sehen. Ja. Aber es ist sehr effektiv gemacht, finde ich. Wie fandst du denn diese Entscheidung? Weil Lawrence ist ja jetzt nicht, es gehört nicht zu den Protagonisten. Erleben wir eigentlich nur auf diesen letzten Metern, sind wir wirklich nah bei ihm. Wie fandst du diese Entscheidung, jene Richtung aus seiner Perspektive zu erzählen? War das zu sensationalistisch? Wurdest du da reingezogen? War es immersiv? War es platt? Nee, das hat funktioniert. Ich fand sowieso, dass P. Diddy oder Diddy oder wie auch immer. Er heißt John Combs. Also, ich glaube, das war ihm auch wichtig, als er dann angefangen hat mit der Schauspielerei. Ja. Dass dieses Puff Daddy Ding, dass er das so langsam so ein bisschen los wurde. Okay, ne? Okay. Also Sean Combs macht das tatsächlich ganz gut, muss ich sagen. Ich war ganz überrascht. Ja. Ich fand ihn tatsächlich überzeugend. Und das ist natürlich einer der wichtigsten Faktoren dafür, dass ich am Ende auch seine Perspektive einnehmen will als Zuschauer. Wenn es ein schlechter Schauspieler gewesen wäre, dann hätte ich gedacht, was soll das? Aber so komme ich da gut rein. Und auch es gibt auch eine gute Beziehung mit dem Sohn der Familie, die diese Strafvollzug leiten und so. Also es ist genug passiert, als dass ich da rein kann. Ich finde es tatsächlich krass immersiv. Also als ich es gesehen habe, hatte ich wirklich so diesen Gedanken, oh, wie fühlt sich das so an? Ja. Krass. Also ich kann mich reinversetzen. Ja. Wie fühlt sich das an? Du gehst diesen Weg und du weißt, du wirst gleich sterben. Du kriegst dieses Ding übergezogen. Du weißt, gleich werden Stromschläge durch meinen Körper gesetzt, die mich umbringen sollen. Ja. Und dann hatte ich auch so einen Schaudern. Aber dann dachte ich danach auch, ist vielleicht ein bisschen ausgeschlachtet, weil es war halt auch so nicht ein wohliges Schaudern, aber es war halt schon so dieses Geisterbahn-Schaudern. Also so dieses Gefühl so, und krass, wenn ich mich jetzt da so reinversetze, wo ich das Gefühl habe, dass so dieses Effektteilchen und dieses auf den Affekt abzielen, dass das natürlich total gut funktioniert hat. Ja. Aber dass ich gleichzeitig als Zuschauer schon so das Gefühl habe, okay, er hat mir das jetzt gegeben und geschenkt und es ist so ein bisschen das auch ausgeschlachtet, dieses grundsätzliche Ding, die Todesstrafe ist etwas Schreckliches. Ja. Ich glaube, da können wir einfach einmal uns übereinstimmen. Ja, genau. Und dann habe ich schon das Gefühl, und das werde ich bei diesem Film auch jetzt, nachdem ich ihn jetzt frisch gesehen habe, noch ein paar Mal erwähnen. Ja. Das Gefühl, dass da sehr gezielt draufgehauen wird auf das Emotionale. Mhm. Dass das funktioniert, steht außer Frage, weil es hat emotional wieder funktioniert. Ja. Aber dass das dann auch manchmal ein bisschen kalkuliert wirkt. Das war der erste Moment, wo es für mich ein bisschen kalkuliert gewirkt hat. Du fühlst dich manipuliert. Das ist zu hart gesagt. Der Film, wenn er manipulieren würde, dann würde er es nicht ernst meinen. Der Film meint es total ernst mit seinen Emotionen. Okay, gut. Aber er setzt er setzt auf Effekte, um diese Emotionen, die ihm wichtig sind, zu erzeugen. Ja. Das funktioniert auch. Ja. Aber da, ja, da ist ein bisschen Kalkül dahinter. Manipulation wäre mir zu hart gesagt, aber das merke ich dann. Mhm. Ne? Und das juckt mich dann auch so ein bisschen. Vielleicht ist das Gefühl, was du auch meintest. Ja. Und es kommt zum ersten Mal danach. Und ich merke, wow, die Szene wirkt, die ist total toll, die ist super inszeniert. Mhm. Der Film hat sowieso... Ja, ist gut inszeniert. Mark Forster, ja. Regisseur mit so seinem Regiedebüt quasi, mit seinem großen Durchbruchsfilm, ja. Der dann später noch sehr viel drehen sollte, unter anderem Stay, ein 2000er Mystery-Film, der so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber vor allem James Bond auch und World War Z, einen der großen, erfolgreichen Zombie-Filme der 2000er Jahre, der allerdings auch sehr kritisch gesehen wurde. Ja. Der Film ist gut inszeniert, das funktioniert und in diesem Moment auch und ich bin in diesem Moment voll drin und danach denke ich, ach ja, so ein bisschen... Bisschen fühle ich mich auch so, als ob mich da jemand reingeschubst hätte. Okay. Ja, vielleicht ist die Gefahr bei sowas einfach immer da. Also da, vielleicht kommt man da auch kaum drum rum als Regisseur, wenn man das so will, wenn man das so effizient erzählen will, wie er das halt erzählt. Aber diese Figuren Lawrence und Tyrell sind natürlich auch vor allem Support für Letitia gestiegen, von Halle Berry. Ja. Ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, als du von Schauspielleistung geredet hast. Natürlich. Was glaubst du denn? Die erste schwarze Hauptdarstellerin, die erste Schwarze, die den Oscar gewonnen hat als beste Hauptdarstellerin, überraschend 2002. Damit hat keiner gerechnet, weil alle haben auf Nicole Kidman gesetzt. Mhm. Und dann kommt sogar Halle Berry. Nicole Kidman hat auf Nicole Kidman gesetzt wahrscheinlich. Und dann kommt Halle Berry in diesem Film und Letitia... ich finde nicht nur dank dem Spiel von Halle Berry ist eine krasse Figur und eine Ex. Extrem gute Protagonistin. Sie ist einfach so gut, dass sie den ganzen Film auf ihren Schultern tragen kann. Billy Bob Thornton ist super. Ich finde ihn auch sehr gut in diesem Film. Aber Halle Berry macht einfach alles im Alleingang irgendwie, habe ich das Gefühl. Also sogar die Szenen, in der eigentlich der Rassismus von der anderen Seite kommen soll, trägt sie mit. Ja. Weißt du, irgendwie schafft sie das alles. Und das ist schon krass. Es ist wirklich toll. Die Rolle schreit natürlich auch danach. Für diese Rolle kriegst du einen Oscar. Ja. Wenn du weißt, ist das instant. Also zumindest im Jahr 2002 war das halt tatsächlich noch ein bisschen anders. Und die Rolle ist, ich finde die Rolle aber auch emotional stark. Also es ist natürlich das Spiel von Halle Berry, was sie total zur Entfaltung bringt. Ja. Und aber es steckt auch noch mehr in dieser Rolle. Ich finde die Art, wie sie erzählt wird, eben als diese überforderte Frau, die wirklich in diesem Armutskreis ist, die da versucht irgendwie rauszukommen, die das nicht wirklich schafft und die sich deswegen auch scheiße verhält, eben ihrem Sohn gegenüber. Ja. Aber eben halt, sie wird halt so erzählt, dass man das nicht entschuldigen kann, aber dass man es nachvollziehen kann. Man versteht, wie sie tickt in diesem Moment. Man weiß, sie ist kein böser Mensch. Mhm. Sie liebt ihren Sohn über alles. Ja. Aber sie ist einfach überfordert. Sie ist nicht nur überfordert, sondern sie hat auch massiv Angst, weil sie weiß, was einem Menschen mit dieser Hautfarbe, mit diesem Übergewicht auf diesen Straßen, in denen sie leben, passieren kann. Ja. Und das versucht sie zu verhindern. Und schon verstehe ich, was mit ihr ist. Und ich finde es großartig, dass sie nicht einfach nur als strugglende Heilige darstellen. Genau, ganz wichtig. Genau, sie ist keine Heilige, sondern sie ist extrem schwierig und sie ist gewalttätig ihrem Sohn gegenüber. Ja, man kann es nicht anders sagen. Das ist abusive, was sie da macht. Aber es ist nie der Moment, wo du das Gefühl hast, sie ist bösartig in dem, was sie macht, sondern du verstehst, warum sie es tut. Ja. Und du leidest wahrscheinlich genau deswegen umso sehr mit. Sie liebt ihren Sohn über alles, aber und er ist wahrscheinlich die einzige Bezugsperson, die sie gerade hat, die sie jetzt noch hat. Und ich finde, es funktioniert schon von Anfang an, weil sie ja im Gefängnis sind und den Lawrence besuchen, den Vater. Und ich finde es einen guten Kniff, dass sie eben nicht diejenige ist, die liebende Frau, die jetzt das alles übernimmt und ihrem Mann hinterher trauert, was dem Ganzen nochmal irgendwie Emotionenballast draufgeben könnte, sondern nein, sie hat schon die Schnauze voll davon. Ja, total. Sie hat die Schnauze voll von ihm, weil er irgendwie anscheinend immer wieder Scheiße gebaut hat und eigentlich ist sie wegen des Sohnes, der einen Bezug zum Vater haben muss, da. Und da ergibt sich so viel daraus, allein, dass sie da am Fenster steht, rauchend und rausguckt und vielleicht ein, zwei Worte dazu sagt, aber sonst nichts. daraus ergibt sich schon die ganze Welt, in der sie gelebt hat mit der Familie. Und das finde ich total wichtig für das Verhältnis, was sie auch mit ihrem Sohn hat und das Verhältnis, das sie zur Welt hat. Ja, sie muss ihren Shit halt irgendwie auf die Reihe kriegen. Sie weiß, sie muss weiter funktionieren. Absolut. Egal wie hart es ist und es muss irgendwie klappen, aber man sieht halt auch die ganze Zeit, dass dieser riesige Haufen da ist, der jeden Moment über sie hereinbrechen kann, weil es ist klar, sie wird ihre Wohnung verlieren. Ne? Also es ist ja in diesem Moment eigentlich schon klar, sie kann das nicht bezahlen. Sie wird ihre Wohnung verlieren, sie wird auf der Straße landen. Es ist so, das schwebt über ihr und sie versucht trotzdem, sich da irgendwie, soweit sie das kann, durchzubeißen. Und da gibt es aber auch halt auch nicht viel zu tun. Ne? Sie kann nur arbeiten und sich irgendwie um ihren Sohn kümmern. Und genau. Es ist einfach, ich finde, der Film erzählt das halt wirklich ziemlich stark und natürlich durch Halle Berry, durch ihr Schauspiel überzeugend, wie sie versucht, sich da durchzubeißen mit dem wenigen, was sie hat, was sie an Möglichkeiten hat. Und das ist nicht viel. Ja. Ja, es ist wirklich toll, was sie draus macht. Sie meinte, dass diese emotional Abuse-Szene mit dem Jungen das Schwierigste war, was sie in dem Film hatte. Weil das ging ihr wirklich so nahe, dass sie wirklich Schwierigkeiten hatte, das zu spielen. Ja. Was ein kleines bisschen überraschend sein könnte, weil sie eine unglaublich riesige, seltsame Sexszene hat in diesem Film. Ne? Ja. Die anscheinend nicht das Schwierigste war, was sie zu drehen hat. Aber dazu kommen wir vielleicht später noch, wenn wir da über die anderen Sachen noch reden. Ich würde den Sex tatsächlich ein kleines bisschen hinten anstellen. Lass uns das mal hinten anstellen. Wir kommen ja jetzt also zwangsweise zu den nächsten großen Figuren, wenn wir dieses Figurenensemble hinter uns haben. Und zwar ist das die Familie, in der Hank sich bewegt, nämlich Hank zusammen mit seinem Vater Buck und seinem Sohn Sunny. Sunny, gespielt von Heath Ledger. Was ich großartig finde. Oh, Heath Ledger. Das Geile ist, als ich dir den Film vorgeschlagen habe, wusste ich das gar nicht mehr, dass das hier Heath Ledger war, der da mitgespielt hat. Ich hatte auch keine Ahnung. Dann habe ich gesehen und dachte, ah ja, stimmt, das war ja Heath Ledger. Und oh, Johannes wird sich freuen. Total. Ich liebe ihn. Ich finde ihn so großartig und ich finde es so, so traurig, dass er einfach so früh von uns gegangen ist. Es ist so ein toller Schauspieler. Fantastischer und Schauspieler. Er ist in diese Rolle auch nur last minute reingekommen. Sollte eigentlich jemand anders spielen, er ist eingesprungen und zwar wirklich last minute. Und was er da draus macht, ist wirklich toll. Es ist so gut. Diese Dynamik zwischen diesem Dreiergespann, diese Entfremdung, also dieses aneinandergekettet sein und gleichzeitiger Entfremden zwischen, wir haben hier drei Generationen, Vater, Sohn und es ist so deprimierend, ne? Vater und Sohn gehen zur selben Prostituierten, für 5 Minuten Alter. Ein bisschen irgendwas zu holen. Das sind so harte Szenen, ich sag's dir, um Gottes Willen, weil auch diese Prostituierte total geschäftsmäßig, das ist unsere Stelle, wir machen das so und so und die unterhalten sich also es ist einfach so, dass sie schon 500 Mal genau die gleiche Situation hatten und alle wissen genau, was, wie, wann passiert und dann gibt's halt noch andere Themen, über die man sich währenddessen unterhält. Mach heute mal vorsichtig, ich bin ein bisschen wund da unten gerade, shit. Was? Und Sunny, wir merken aber sehr schnell, Sunny tickt anders als sein Vater, weil Sunny sehnt sich offensichtlich nach irgendeiner Art von Zuneigung. Er versucht ja auch das Gespräch mit ihr nach dem Sex, wo sie dann so, naja, komm, tschüss Sunny, alles gut, jetzt, das war's. Und er sehnt sich ja auch offensichtlich nach Zuneigung von seinem Vater, die er halt überhaupt nicht kriegt, weil diese Familie wird komplett durch Kälte dominiert und Hank hat das von Buck mitgekriegt, was Buck ihm mitgeben wollte, nämlich Stärke und keine Gefühle zeigen. Ja. Und Hank wollte das seinem Sohn Sunny auch mitgeben und sieht offensichtlich ein Versagen darin, dadurch, dass Sunny eben sensibel ist, dass Sunny offensichtlich nicht so funktioniert wie er und sein Vater, sondern eher wie seine Mutter, die sich anscheinend umgebracht hat. Das und sind wir so wissen Informationsschnipsel, die so reinkommen. Ne? Irgendwann wissen wir, warum die sich umgebracht hat. Also, ich meine, es sagt keiner, aber man kann sich das vorstellen. Man kann es sich total vorstellen. Es ist so ein deprimierender Alltag, in dem die leben. Und dass das sind rassistische Arschlöcher, mit denen sie zusammengebildet sind. Es ist total deprimierend und es ist erschreckend. Genau, dieser über Generationen hinweg vererbte Rassismus, der aber halt bei Sunny auch nicht gelandet ist. Ne? Das ist, Sunny spielt, aber Sunny unterhält sich mit den Nachbarsjungen, die beide schwarz sind. Und Buck sagt zu Hank, ey, was haben die auf meinem Grundstück zu suchen? Woraufhin Hank, wie automatisiert, ein Roboter, das Gewehr holt und rausgeht und einmal in die Luft feuert und sagt, dass sie sich verziehen sollen. Das ist eine gute Szene, weil wir schon jetzt ahnen, dass sein Rassismus, der kommt nicht aus ihm selbst heraus, der kommt von seinem Vater. Das ist wie ein Roboter, das ist total krass, diese Szene, wie sie da drin sitzen und Buck sagt so ein Schlagwort und Sunny weiß sofort, was zu tun ist und geht raus wirklich wie fremdgesteuert. Krass. Mit diesem Rassismus an Bord. Und dann ist es ja auch so eine Banalität, weswegen Hank komplett ausrastet, weil Sunny übergibt sich als er Lawrence zum elektrischen Stuhl bringt. Ja. Davor hat Lawrence ihn auch gemalt und es gab so einen leichten Bonding-Moment, so einen ganz, ganz leichten Bonding-Moment zwischen Wärter und Gefangenem. Den ich total süß fand übrigens. Ich fand es wirklich gut gemacht. Auch Heath Ledger, der hat einfach verstanden, dass man nicht viel machen muss. Er spielt einfach sehr effizient. Die Sachen, die er macht, sind voll auf den Punkt und man weiß sofort, wie die Emotionswelt ist und was die Verbindung zwischen den beiden Figuren ist. Es ist toll. Ich glaube, deswegen funktioniert so jemand wie Sean Combs, der jetzt nicht so ein großer Schauspieler ist wie Fletcher oder wie Halle Berry, das funktioniert, weil die alle sehr zurückgenommen spielen. Ja, genau. Also sie haben zwar ihre emotionalen Ausbrüche, wir haben von Halle Berry vor allem, eigentlich nur von Halle Berry haben wir so 2, 3 sehr emotionale Ausbruchsszenen, aber ansonsten spielen die alle sehr zurückgenommen und es sind alles Leute, wo du merkst, die tragen eine tiefe Trauer, eine tiefe Verzweiflung, einen tiefen Schmerz in sich und lassen das nicht raus und haben das irgendwie versteckt hinter so einer Fassade. Und dann fällt es halt nicht auf, wenn Sean Combs wenig spielt, fällt es halt einfach nicht auf und Heath Ledger kann aber spielen, dass er diesen Druck innen hat und wir sehen seine Traurigkeit in jeder Szene, wo er zu einer Frau in der Bar Hi sagt und die sagt, oh, hau ab, spüren wir seine Traurigkeit und seine Sehnsucht. Ja, ja. Genau, es ist eine Banalität. Also er übergibt sich und Hank rastet dann aber total aus und will ihn aus der Wohnung rausschmeißen deswegen. Ja. Weil das einfach so ein Moment der Schwäche war. Und das Interessante daran ist, es ist ja nicht nur so, für mich jetzt in der Erklärung im Film gucken, es ist nicht nur so, dass Hank ausrastet, weil da eine Schwäche gezeigt wurde, sondern es geht an das schlechte Gewissen von Hank ran. Mhm. Hank ahnt die Ungerechtigkeit, die da in diesem Todestrakt liegt. Ja. Und wenn man es dann nicht schafft, das ordentlich durchzuführen, dann hat man sogar noch in der Ungerechtigkeit versagt. Ja, das ist so eine Lücke im System, die sich auch offenbart, ne? Also es ist so ein Bruch mit dem System. Es ist ein subversiver Akt, wenn der Wärter, der einfach nur kalt den Gefangenen zum Stuhl bringen soll, plötzlich Emotionen zeigt. Ja. Und dann haben wir diese, auch wieder so eine emotional sehr krasse Szene, wenn Sunny sich das nicht gefallen lässt von Hank, sondern sich die Waffe greift und ihm dann droht und dann diesen Dialog zwischen den beiden, wo er sagt, du hast mich nie geliebt, oder? Und Hank eiskalt sagt, genau, ich habe dich nie geliebt. Das ist unglaublich, das ist so hart. Und dann kommt dieser Tod so plötzlich. Mhm. Du erwartest es nicht. Es ist so krass. Und vor allem ist es ja Heath Ledger. Das war damals vielleicht noch nicht so, aber als ich davor gesessen habe, habe ich gedacht, Heath Ledger, das wird eine große Rolle. Und nein, der stirbt total plötzlich. Und ich finde es total krass und ich finde es dann auch total krass, wie sie mit dieser Beerdigung umgehen. Das tut so wahnsinnig weh, weil der kriegt keinen Bibelvers, also ich lege auch keinen Wert darauf, einen Bibelvers zu bekommen, aber die waren alle gläubig und die legen Wert darauf. Er kriegt keinen Bibelvers, die sagen, der war einfach nur schwach und den müssen wir jetzt schnell wie möglich unter die Erde bringen und gut ist. Und dann haben wir diese Szene, die ich noch sehr gut in Erinnerung habe, wenn Hank immer an dem Sessel sitzt und das sauber wischt, das Blut wegwischt. Ja. Ja, ja. Und dieses irgendwie, natürlich könnte man sagen, eine übertriebene Symbolik, so er will diese Schuld loswerden, die er spürt, aber es ist halt auch einfach ein starker inszenierter Moment. Wir sind bei 30 Minuten und ihr merkt schon, man wird mit Elend konfrontiert in diesem Film und es ist noch nicht vorbei, weil dann wird eben, nachdem sich Sunny erschossen hat, wird eben erzählt, wie Tyrell stirbt, wie der Sohn von Halle Berry. Von Letitia. Und tatsächlich gibt es aber schon bevor das passiert, bevor Hank wirklich mit Letitia irgendwie in Kontakt kommt, gibt es diesen Moment, wo man merkt, es hat irgendwie ein Knacks in ihm stattgefunden, weil er kündigt dann. Er verbrennt seine Uniform und er kauft sich diese Tankstelle. Ne? Also er sagt, er will irgendwie klarkommen und Buck ist natürlich total unzufrieden damit. Und Hank zieht das aber mit so einem gewissen Stoizismus dann irgendwie durch und rechtfertigt sich auch nicht viel vor ihm. Ja. Und dann kommt aber eben auch schon diese Begegnung mit Halle Berry, er wird zum unfreiwilligen Krankentransport für Tyrell, der blutend auf der Straße liegt und dann schafft das eben doch nicht vorbeizufahren. Bevor wir da in diese Geschichte reingehen mit dem sterbenden Tyrell, ich finde es interessant, wie das in der Rezeption wahrgenommen wird. Es gibt viele Stimmen, die sagen, dass das so nicht ordentlich entwickelt wird, dass er da plötzlich kündigt und dass er versteht, was er da macht und so. Es wird überhaupt nicht verhandelt und so. Und da habe ich das erste Mal darüber nachgedacht erst, ob das jetzt viel entwickelt wird oder nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass dieser Film sehr viel Mut zur Lücke hat. Mhm. dieser Film ist nicht, der rusht nicht durch, sondern er gibt mir viele Momente, wo ich selber Gedanken entwickeln kann, wo ich selber überlegen kann, wie sind Situationen, wie wäre ich in der Situation und was verhandeln die da gerade? Weil sie eben nicht alles erklären und nicht alles erzählen und die leben in einer sehr schweigsamen Familie. Ja, total. Ne? Wir wissen nicht, was in Hank vorgeht. Wir können es manchmal erahnen an seinen Blicken, aber er ist so durch diesen Stoizismus total geprägt. Ja, und ich finde es total krass, weil wir natürlich das nicht vorgekaut bekommen. Es wird nicht erzählt. Er sagt nicht ständig, ja, und dann mein rassistischer Vater und eigentlich bin ich es ja gar nicht oder sowas. Oder er reflektiert das und kommt dann irgendwann drauf. Nein, wir müssen das selber mit ihm erleben. Ja. Ich glaube, was halt auch daran liegt, Hank wird ja nicht als Mensch erzählt, der viel reflektiert. Auch in diesem Moment nicht. Der handelt da impulsiv. Der reflektiert auch nicht, als das Ganze mit Letitia anfängt, sondern der handelt irgendwie. Mhm. Aber ich glaube, Hank ist so durch diese Fremdsteuerung geprägt, so durch diese Fuchtel seines Vaters geprägt, dass er auch, glaube ich, überhaupt nicht mehr weiß, was er will. Hank versucht irgendwie auch so während des gesamten Films zu finden, was er will. Jetzt muss ich doch kurz die Sexszene erwähnen. Deswegen wirkt die Sexszene auch fast wie so ein Überfall von Halle Berry. Ja, total. Aber wenn wir sie sehen, dann, wenn wir sie nebeneinander sitzen und das dann nochmal kurz durchgehen, dann denken wir, okay, er saß aber schon so neben ihr, da war schon eine Tension da. Klar. Aber er hat es überhaupt nicht gezeigt, wahrscheinlich, weil er es auch überhaupt nicht wusste. Und er mag offensichtlich Letitia, aber auch das, er kann es nicht zeigen und wahrscheinlich nicht nur, weil er Gefühle nicht zeigen kann, sondern weil er sich auch Gefühle nicht bewusst werden kann, weil das einfach nicht zu seinem Programm gehörte. Ja, du fühlst nichts, sondern du funktionierst. Das ist interessant. Also so in der Ausprägung habe ich es mir nicht erklärt, aber ich finde das total spannend gerade. Dieses ferngesteuert, sich auch seine eigenen Gefühle überhaupt nicht bewusst sein, ist natürlich, passt natürlich volle Kanne dazu. Und dann kann man natürlich auch verstehen, warum viele Leute sagen, ja, ich will aber auch das sehen, warum, wenn er es nicht fühlt, warum sollte ich es dann fühlen? Ja. aber ich finde eben, dass der Film genug Zeit gibt und genug Bilder gibt und genug Möglichkeiten gibt, emotional anzudocken und das für ihn zu fühlen. Es sind halt, das Schwierige für diesen Film grundsätzlich, es sind halt keine Identifikationsfiguren. Ja, als der durchschnittliche Kinogänger, als die durchschnittliche Kinogängerin, identifizierst du dich nicht mit einem hingerichteten Mörder. Du identifizierst dich nicht mit einem Mann, der im amerikanischen Strafvollzug Todesstrafen durchführt und du identifizierst dich auch nicht mit einer Frau, die ihre Wohnung verliert und die ihren Sohn misshandelt. Ja, ja. Der Film schafft keine Identifikationsfiguren, aber er muss halt Empathie irgendwie auf andere Art erzeugen. Und dafür, dass diese Figuren so weit weg von Identifikationsfiguren sind, finde ich, gelingt ihm das ziemlich gut, diese Empathie oder zumindest dieses Verstehen zu erzeugen, dass Natürlich denke ich nicht so wie Hank, aber ich sehe irgendwie, woher er kommt und was ihn so ticken lässt, wie er tickt. Und es tut mir unendlich leid, aber ich spüre es. Es ist nicht komplett weg. Es ist keine fremde Welt in dem Moment, weil es halt doch da ist, weil es halt doch nah ist. Ja. Die Frage ist, wenn er nicht reflektiert, wie kommt er dann auf sein Handeln? Du sagst jetzt, es ist automatisiert, aber er trifft ja durchaus dann Entscheidungen, wie zum Beispiel den Vater tatsächlich einfach ins Heim zu geben. Ja. Was ich eine sehr krasse Lösung der Situation finde. Die richtige Lösung. Und es ist so ein Akt der Genugtuung, wenn dieser rassistische Wichserpack von zwei schwarzen Pflegern hochgehoben wird und total irritiert guckt. Ja. Das tut so gut. Aber denk das mal logisch, also nicht logisch, sondern realistisch durch. Für uns ist es kathartisch, ich finde es auch total geil. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich hätte einen rassistischen Vater, ich könnte meinen Vater trotzdem nicht einfach ins Heim abschieben. Das funktioniert nicht. Vor allem auf diese Art und Weise, ne? Er steht da in der Tür und sagt, so, und jetzt kommt klar, tschüss, wir sehen uns nie wieder. Ja. Das ist schon echt ein bisschen gut. Naja, nachdem was da passiert ist, finde ich es irgendwie. Hey, er kümmert sich drum, er sagt, ich mag meinen Vater nicht, aber er ist mein Vater. Also gucke ich, dass es... Ja. Was ist die Alternative? Soll er ihn bei sich wohnen lassen, wenn er mit Letitia zusammenzieht? Aber er hätte wenigstens mit ihm reden können. Obwohl, die sind keine reden Familie miteinander. Das stimmt, das stimmt. Aber wir greifen jetzt sehr weit vorweg. Ja. Das kommt viel später mit dem Heim. Da ist er ja auch schon mit Letitia zusammen. Ja, ja. Die Fahrt ins Krankenhaus. Tyrell stirbt. Der Sohn von Halle Berry. Von Letitia. Der nächste und eigentlich auch erstmal der letzte Schlag in die Magengrube. Der emotionale. Ja. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass der stirbt. Weil das wirklich Wow, what the fuck? Und da wäre ich fast geneigt zu verstehen, warum die Produktionsfirmen gesagt haben, du kannst ihn nicht sterben lassen. Und wie krass ist das denn? Also für die Zeit, ja, für Anfang 2000er, so einen Film und dann auch noch den Sohn sterben zu lassen. Wow. Ich finde es total nachvollziehbar von einem narrativen Standpunkt aus, weil natürlich haben wir jetzt zwei Charaktere, die verbunden sind durch das gleiche Schicksal. Sie haben beide ihren Sohn verloren. Ja. Ich bin froh, dass es drin geblieben ist. Es ist ja natürlich hart, aber es ist auch ein Schlag in die Magengrube. Ja. Und es ist auch tatsächlich wieder der zweite Moment, wo ich denke, uff, ich merke wieder, wie mit einer schmerzhaften Erzählung, auch wie das Ganze ausgebreitet wird, soll Affekt erzeugt werden. Das funktioniert bei mir wieder. Und danach denke ich trotzdem wieder, ah, wow. Ja, da hat der Film sehr auf den Affekt gesetzt. Da hat der Film sehr drauf gesetzt, dass ich das so spüre. Und das ist ihm auch gelungen. Aber wow, du wolltest es. Okay, ja. Ja, ne? ja. Ich finde es großartig, dass gezeigt wird, wie er das Blut von Letitias Handtasche wegwischt. Ne? Er steht dann ja im Krankenhaus ja. und sie sitzt im Hintergrund und er hat noch ihre Handtasche und wischt dann das Blut weg. Und ganz anders, als er das Blut von seinem Sohn weggewischt hat, nicht so manisch, das muss schnell weg, sondern ganz vorsichtig, fast schon sanft wischt er das weg. Stimmt. Und fragt auch so ganz schüchtern, haben Sie vielleicht was zum Wegwischen, um ihr dann die Handtasche geben zu können. Ja. Und es ist krass, wie erzählt wird, wie er sich zum einen so reingeworfen fühlt in die Situation, in der er überhaupt nicht sein will. Ne? So er sagt die ganze Zeit, ich habe mit ihnen nichts zu tun, ich kenne die überhaupt nicht. Und sie lagen auf der Straße und ich wollte ihnen helfen. Und er wird aufgefordert von den Ärzten, sie nach Hause zu fahren. Ja. Aber es ist nicht so, dass es ihnen Überwindung kostet, sondern wir haben zumindest das Gefühl, okay, er merkt, dass das gerade das Richtige ist. Ja, voll, genau. Und er ist ja auch irgendwie nett zu ihr, er kann damit überhaupt nicht umgehen, er kann überhaupt nicht mit Gefühlen umgehen. Nein. Und Billy Bob Thornton spielt so gut diesen Charakter, der überhaupt nicht mit Gefühlen umgehen kann. Ja, total. Und es ist aber auch wieder wir merken, dass sich da was verändert an diesem Charakter. Mhm. Ganz langsam, wirklich langsam. Der Film, also was das betrifft, was die Charakteränderungen bei ihm betreffen, ist es wirklich sehr vorsichtig. Aber irgendwie merken wir, dass da hat irgendein Knacks stattgefunden. Ja. Und das wird dann ja weitergetragen. Tatsächlich wird dann ja so ein bisschen erzählt, wie Hank sich vor allem verändert hat. Nämlich, dass er plötzlich mit den Nachbarn redet kurz. Und mit den Nachbarsjungs und die ihm einmal nochmal sagen, dass sie seinen Sohn mochten und dann, dass er sich, und er distanziert sich langsam von Buck, wie wir irgendwie merken, und dann beginnt ja auch diese Freundschaft zuerst mal mit Letitia. Ja. Ich glaube, so ein bisschen Reflexionsvermögen muss er ja dann doch haben, ne? Ja. Weil er dann ja, er würde sonst nicht ins Gespräch mit den Nachbarn gehen. Er macht das ja bewusst. Ja. Er fährt ja mit dem Auto dahin, hält an, kurbelt das Fenster runter, um dieses Gespräch zu starten. Auch wenn es kein wirkliches Gespräch ist. Er kann nicht reden. Er sagt ja dann nur, danke, und fährt weiter. Aber das holt er sich zumindest aktiv ab. Ja. Irgendwie. Oh, es ist so blöd, aber ich mag diesen Südstaaten-Akzent. Ja, okay. Ich finde das irgendwie, also, ich meine, das klingt immer so voll nach Redneck und du hast immer so das Gefühl, du hörst einen Rassisten. Selbst wenn Halle Berry, die hat ja dann ja auch so diesen Südstaaten-Akzent, selbst weil ihr denkt so, oh, sie klingt irgendwie rassistisch. Aber irgendwie, ich finde das gemein. Der hat so ein, dieses Südstaaten-Ding, das hat so einen eigenen Klang, den ich irgendwie cool finde. Ja. Es ist total doof, dass man das ständig assoziiert mit Trump und mit Rednecks und mit Rassisten und so weiter. Aber wenn man es jetzt wirklich nur aus so einer phonetischen Sicht betrachtet, ist das irgendwas. Es ist ein Akzent im Englischen, der irgendwie schick klingt, der irgendwie interessant klingt. Also schick würde ich es nicht. Nee, schick ist das Falsche, das stimmt. Aber sehr, sehr schön bodenständig vielleicht. Ja, da sind wir halt schon so, ich wollte das eigentlich vermeiden, weil da sind wir schon so bei so politischen Assoziationen. Bodenständig natürlich, weil das die Sprache des einfachen Mannes ist. Ja. Schick könnte ich sagen, weil das die Sprache der Südstaaten-Plantagenbesitzer ist. Ne, guck dir irgendeinen Film über das 19. Jahrhundert an, über den amerikanischen Bürgerkrieg. Dann hast du einen Plantagenbesitzer, der diesen Akzent hat. Aber auch der hat, wie das Wort Plantage sagt, mit der Erde zu tun, also bodenständig. Ja, aber die haben ja den Boden nicht angefasst, das haben sie ja, wie wir wissen, anderen Menschen überlassen. Ja, das stimmt vielleicht. Und die sind dann schick angezogen und die haben auch diesen Akzent. Nee, ich glaube, es ist... Ja, weiß nicht. Was ist es? Ich versuche es ganz kurz so phonetisch zu fassen. Es ist dieses, was sich so ein bisschen... Es zieht sich ein bisschen mehr als das klassische amerikanische. Und es zieht sich so nach unten so ein bisschen. Willkommen beim Phonetik-Seminar mit Plor. Und wird dann immer so ein bisschen verschluckt, aber auch immer wieder ein bisschen hervorgehoben. Und dadurch hat es so einen gewissen Rhythmus. Rhythmus. Der der ist irgendwie aufregend macht, weil man nie genau weiß, ob jetzt die Stimme ausbricht oder sich komplett in sich selbst zurückzieht. Willkommen bei Plors Imitationskurs. Wie mache ich einen Redneck nach? Und bitte. Nein, vergiss es. Ja, auf jeden Fall die Art, wie die Beziehung zwischen Letitia und Hank sich entwickelt. Ja. Gut, überzeugend, zu schnell, zu langsam. Dadurch, dass die Schauspieler das so gut machen, komme ich da gut mit. Das ist das große Problem. Deswegen kann ich dem gar nicht so sehr... Ich müsste nur das Drehbuch lesen und den Film komplett ausblenden, um das wirklich beurteilen zu können. Aber in dem Drehbuch steht ja nichts. Er fragt sie ja nur, wollen sie mitfahren? Und dann sagt sie ja. Und dann fahren sie. Und dann sagt er vielleicht mal, es wird anfangen zu regnen oder so. Die Dialoge sind ja wirklich extrem spärlich, ne? Ja. Und es ist so eine große Geste, dass er sie mitnimmt. Ich finde das, es ist so was Banales. Aber er hält mit dem Auto an und sagt, kommen Sie mit. Mhm. Und dann noch fast entschuldigen, ich fahre sowieso in die Richtung, keine Sorge, ich will Ihnen keinen Gefallen. Ja, genau. Das so, ja, und vielleicht, ich will Ihnen auch nichts tun. Ja. Auch Harmlosigkeit vielleicht ein bisschen. Ja, aber ich glaube, das ist ja geklärt, nachdem er sie zum Krankenhaus gefahren hat. Das stimmt vielleicht, ich glaube, er will wirklich einfach nur sagen, keine Sorge, ich will nicht ihr Freund sein. Ich will sie einfach nur mitnehmen, weil ich sowieso mache. Ja. Und dann, wir müssen über den Sex reden jetzt. Tut mir leid. Nein, wir müssen erst über den Vater reden. Okay, reden wir über Buck. Der Schauspieler macht das auch verdammt gut und ich hasse ihn. Es ist unglaublich, also dieser Vater, ich will ihn auf den Mond kicken. Abgrundtief. Von der ersten Peter Sekunde an. Boyle. Der auch natürlich, ich meine, das Alter, als dieser Film gedreht wird, einfach mal ein Veteranendarsteller ist, der mit Mel Brooks zusammengearbeitet hat. Okay, vielleicht kenne ich ihn daher. Ich hätte die ganze Zeit gedacht, woher kenne ich ihn genau? Ja, das Gesicht hat man, der hat so viel gespielt, das Gesicht hat man halt in Jung öfter gesehen. Und ja, das ist, Alter, ist das eine krasse Figur. Ich finde, wie der, also das, was er ihr gegenüber sagt, das sitzt so bombenfest. Es ist so klar, warum sie dann abhaut und auch kein Wort mehr mit Hank reden will, weil das so trifft. Ja. Der hat das so gut abgeschossen, dass er, also da, er hat Erde in 500 Kilometern Umkreis verbrannt damit. Das ist so krass, ne? Es ist und er Wahnsinn. Macht das so gezielt. Ja. Ist er wahrscheinlich der intelligenteste von den dreien. Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist das Gruselige daran. Aber also weder Hank noch Sunny noch Buck selbst werden als besonders intelligente Personen erzählt. Ja, aber es spielt aber auch keine große Rolle. Aber Buck hat ja ganz oft in seinem Rassismus auch sowas krass Berechnendes. Mhm. Er weiß ja genau, was er bei seinem Sohn auslöst, wenn er sagt, ey, was haben die beiden schwarzen Kinder da auf meiner Veranda zu suchen. Er weiß ja genau, was das Ergebnis davon ist. Mhm. Er nimmt das ja voll in Kauf. Buck, obwohl er nicht mehr im Dienst ist, schneidet Anzeigen aus von Leuten, die hingerichtet werden. Der sammelt die Zeitungsanzeigen von den Leuten, die hingerichtet werden. Absoluter was Wahnsinn. Was geht in diesem Geist vor? Ja. Und da merkst du dann, wie übermächtig der Rassismus und überhaupt diese Macht, dieses Machtding, was er da hat, auf die Kinder ist und sogar eben auf das Enkelkind wirken soll. Also ne, so viel, da zerrt so viel an der Familie durch ihn. Und es ist wirklich, er macht das so gut, dass ich das voll abnehme und dass ich voll weiß, warum der Vater, warum Hank so ist und warum Sunny sich umbringt. Ja. Es ist wirklich krass. Und das muss man heavy lifting mit den paar Szenen, die er hat, das musst du erstmal schaffen. Ja, total. Es ist halt das Krasseste, weil es auch so diese extreme Diskrepanz gibt zwischen seiner psychischen Macht, die er über Hank und Sunny hat, und zwischen seiner physischen, kompletten Degeneration. Also er ist kann gar nichts mehr. Er kann gar nichts mehr. Er ist wirklich ein alter Mann, der eigentlich nur noch da rumsitzt und der sich kaum bewegen kann. Ja. Und gleichzeitig hat er in jeder Szene, in der mit ihnen zu sehen ist, so eine unfassbare Macht über die beiden, also vor allem über Hank, dass es halt wirklich auch gruselig ist. Ja. Also er macht das sehr gut und die Texte für ihn sind auch tatsächlich sehr gut geschrieben, würde ich sagen. Ja, wenn man versteht, was er sagt. Bei Herr Buck hat er teilweise wirklich Probleme. Weil da ist dieser Südstaaten-Akzent nochmal potenziert und das ist wirklich das. Kann man auch mal die Untertitel anschalten. Ich habe Untertitel angemacht. Ich habe tatsächlich Untertitel dran gehabt. Also ist keine Schande, Untertitel anzumachen. Sage ich jetzt so, weil ich es machen musste. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes, Ja. Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, das... Oh, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus hier. Schnell wieder zurück ins Gespräch. Warum möchtest du nicht über die Sexszenen reden? Alles, was ich darüber weiß, finde ich ein bisschen verstörend, muss ich sagen. Also zum einen finde ich sie tatsächlich im Film verstörend lang und ausartend. Dann finde ich das, was der Regisseur dazu gesagt hat, seltsam. Und ich finde, was Halle Berry dazu gesagt hat, auch ein kleines bisschen seltsam, aber das kommt als letztes in der Liste. Dann lass uns doch mal auseinanderfrieden. Bevor wir zu den Szenen selbst kommen, was hat Mark Foster dazu gesagt? Mark Foster wollte Halle Berry eigentlich nicht besetzen, weil er dachte, es passt nicht. Und zwar mit der Begründung, she's way too beautiful. I mean, who doesn't want to sleep with Halle Berry? What the fuck? Was ist das für ein Satz? Was ist das für eine Begründung für eine Besetzung? Oh mein Gott! Naja. Hast du dir gerade zugehört? Ja. Wie krass ist das denn, Alter? Und dann das mit diesem Hintergrund, eine Sexszene zu sehen, mit dem Hintergrund des Satzes, I mean, who doesn't want to sleep with Halle Berry? What the Aber die Sexszene war ja schon im Skript davor. Ne? Die Sexszene, es war tatsächlich eine ausufernde Sexszene geplant, die auch dazu geführt hat, dass andere Darstellerinnen abgesagt haben, weil sie gesagt haben, das ist zu hart. Und dieser Gedanke, Halle Berry is too beautiful, ist natürlich, Passwort Swordfish, hat sie ein Jahr davor gedreht. Der kam quasi kurz davor ins Kino. Okay. Und es sind die 90er, beziehungsweise die 2000er, Anfang 2000er. Und alle haben gefeiert, dass man endlich Halle Berrys Boobs sieht. Mm. Das war ein großes Thema, als dieser Film rauskam. What? Und da gab es auch irgendwie so eine Geschichte drumherum. Ich glaube, es war sogar, es ist richtig schäbig, glaube ich, richtig hässlich. Irgendwas, dass das quasi drin war. Sie musste die zeigen, sie sollte die zeigen. Irgendwie wollten sie ihre Boobs sehen. Und dann gibt es diese Szene, die so total absurd ist und so wie so reingeflanscht ist, wo sie morgens nackt da sitzt, eine Zeitung in der Hand hat und die dann zur Seite macht und dann sieht man sie kurz, die Brüste, und dann hebt sie die Zeitung wieder hoch und es wirkt alles so wie, so, ihr lieben 16-jährigen Teenager, hier ist für euch die Brustszene von Halle Berry. Können wir jetzt über was anderes reden? Oh mein Gott. Auf jeden Fall war das großes Thema und Halle Berry war ja, Halle Berry war damals und dann auch in Folge nicht als große Schauspielerin bekannt, sondern Halle Berry war die Eye Candy ist, ne? Die bei Familie Feuerstein 1994 die Sekretärin spielt, die einen, keine Ahnung, so ein Fell-Bikini trägt und so ein bisschen Sexappeal in den Film reinbringt. Es wurde ihr ganz, ganz lange empfohlen, auf gar keinen Fall zeigst du irgendwas. Genau. Weil das eben dann ausartet in genau das, was passiert ist. Ja. Nee, aber Halle Berry war dafür bekannt, dass sie eben, genau, sie hat diese Anweisung gekriegt, du zeigst keine Brüste, du zeigst dich nicht nackt, aber wir zeigen so viel Haut von dir, dass alle sich vorstellen wollen, wie du nackt aussehen könntest. Genau. Und das heißt, Halle Berry war irgendwie die Frau im Bikini. Halle Berry trägt in jedem Film irgendwie in den 90ern Bikini und läuft im Bikini durchs Bild. Und das hat sie danach ja auch gemacht. Die hat ja dann ein Jahr später hat sie James Bond gedreht, wo sie eine berüchtigte Bikini-Szene hat. Und dann 3 Jahre später hat sie ja die Goldene Himbeere gekriegt für Catwoman, wo sie die ganze Zeit nur in so einem sexy Outfit rumläuft. Ja. Das war Halle Berry. Und vor dem Hintergrund kann ich verstehen, dass der Regisseur sagt, die passt da nicht rein, weil eigentlich ist sie, allein schon wegen ihrer Reputation, ist sie nicht die richtige Schauspielerin für diese Rolle. Das können wir kacke finden und das ist ja auch irgendwie kacke, aber es ist nachvollziehbar, was er da sagt. Aber es war gar nicht mal der Hauptgrund. Er hatte erst gesagt, sie ist viel zu schön für die Figur, die ich erzählen will. Und hat dann selbstreflexiv, das muss man ihm zugute halten, gesagt, ja, aber wenn ich jetzt in das Milieu reingehe, in das ich da reingehen will, in den Film und mal selber rumschaue, die sind ja nicht, weil sie arm sind, hässlich und dumm. Ja, nee, das ist das Problem mit diesem, was ja tatsächlich, was wir alle wissen, Glamour macht Schönheit, ne? Ja. Also wir finden, Brad Pitt ist nicht zum Sexiest Man Alive gewählt worden, weil er tatsächlich der Sexiest Man Alive ist, sondern weil er maßgeschneiderte Anzüge trägt und damit auf dem roten Teppich steht und einen Personal Fitness Trainer hat. Genau. Sprich, natürlich kannst du einen schönen Menschen in so einem Milieu besetzen und gleichzeitig kann man natürlich auch erzählen, dass so ein Milieu hässlich macht im Sinne von, du, keine Ahnung, du hast nicht genug Geld, du hast einfach nicht die maßgeschneiderte Kleidung, die ein Hollywood-Star hat. Aber du kannst trotzdem Geschmack haben, wie wir das letzte Mal festgestellt haben. Aber das Realistische ist natürlich, dass das eine Rolle spielt beim Aussehen, bei der Erscheinung, was du verdienst. Jemand, der reich ist, hat mehr Möglichkeiten, sich das Aussehen zu geben, das nach außen halt Glamour strahlt. Ne? Und da müssen wir gar nicht zu Schönheitsoperationen kommen, das kann man sich natürlich dann auch leisten, aber es sind wirklich so einfache Sachen, ob du für deinen Friseur 300 Euro ausgibst oder 50 Euro. Das macht einen Unterschied. Das macht einen Unterschied. Und ich finde, sie haben es natürlich im Film ganz gut hingekriegt soweit. Sie ist nicht, ich finde, in keiner Richtung extrem. Ich finde ein kleines bisschen, dass ihr zu Hause ein bisschen zu sehr schreit. Chaos. Wir haben übrigens eine arme Familie. So finde ich ein bisschen draufgedrückt, ein bisschen dolle. Vielleicht wäre das für unsere Liste von letzter Woche von schlechten Beispielen von sozialer Darstellung. Aber diese kleinen Bungalows, ne, die gibt's wirklich. Also das ist wirklich so ein Ding in Amerika. Ja. Und gerade in Südstaaten, diese Häuser, die wirklich viel zu klein sind, die aussehen, als könnten sie jeden Moment zusammenfallen und wo dann eine vierköpfige Familie auf zwei Zimmern wohnt. Mhm. Das ist glaubwürdig. Und dann, wenn du wenig Platz hast, dann wird es halt auch viel schneller chaotisch, als wenn du mehr Platz hast. Ja. Ja, es gibt noch ein paar andere Probleme mit diesem Film, die wir vielleicht auch noch besprechen werden. Aber wir müssen bei der Sexszene bleiben. Wir müssen erstmal das ist das, was Mark Forster gesagt hat. Was hat Halle Berry zur Sexszene gesagt? Halle Berry hat mit Billy Bob Thornton zusammen beschlossen, wir choreografieren das nicht, wir gucken einfach, was passiert. Wir gehen einfach mal so drauf los. Was ich sehr weird finde, es gab keinen Stunt-Coordinator. Also heute gibt es ja so Intimacy-Coordinator, die am Set sind und sagen, deine Hand kommt dorthin, ist das okay für dich? Stunt-Coordinator, bei der Sexszene durchaus Sinn gemacht hätte. Aber mach weiter, ja? Ja. Entschuldigung. Und es ist für mich ein bisschen verstörend, dass zwei Schauspieler einfach wirklich sagen, die sind beide verheiratet gewesen in dem Moment und hatten beide durchaus Partner, die erstmal durchatmen mussten nach diesem Film, weil sie gesagt haben, okay, das ist doch ein bisschen viel für mich als Partner jetzt zu ertragen. Aber gut, sie sind alle drüber weggekommen. Aber die Entstehungsgeschichte finde ich fast verstörender und schwieriger für einen Partner als die Szene an sich. Weil ich denke, what the fuck, du kannst doch nicht einfach sagen, okay, und dann go for it. Und wir haben keine Choreografie, sondern wir haben einfach zwei, drei Kameras um uns, die nehmen das halt alles auf und dann mal gucken, was dabei ist. Und wenn nichts dabei ist, auch machen wir das Ganze einfach nochmal. Wie krass ist das denn? Alter. Okay, und mit diesem Wissen um die Technik drumherum. Mhm. Soll ich loslegen? Ja, mach mal. Ich finde, es ist eine der stärksten emotionalen Sexszenen Kino der 90er. Ja, weil Halle Berry wahnsinnig gut ist. Natürlich. Sie spielt diesen Überfall, den du vorhin gesagt hast, wahnsinnig. Natürlich, aber Billy Bob Thornton spielt es auch gut mit. Ja. Und es ist, also, mal unabhängig von der Qualität, Sex so als Verzweiflungstat, um sich an irgendwas klammern zu können, um irgendwie den Schmerz loswerden zu können, so inszeniert, habe ich sonst noch nicht gesehen. Das ist wirklich dieses absolut rein kathartische, dieses, oh mein Gott, das ist so viel Elend. Wir müssen den Schmerz irgendwie loswerden, wir müssen den Schmerz irgendwie betäuben. Ja. Und das zieht sich durch diese ganze Sexszene. Und deswegen nehme ich auch die gesamte Länge. Ja, die ist lang inszeniert. Ja. Aber die ist nicht erotisch inszeniert. Die ist vielleicht ein bisschen voyeuristisch inszeniert. Ja. Aber es ist egal, weil die ganze Zeit getragen wird durch dieses, irgendwie muss der Schmerz weg. Und wenn es durch einen Orgasmus ist, dann ist es durch einen Orgasmus. Und dafür finde ich diese Szene unglaublich stark und auch wichtig. Halle Berry meinte, es ist gar nicht der Orgasmus, den du ansprichst, sondern tatsächlich einfach dieses jemanden anderen spüren, dem man sich gerade nahe fühlen muss, damit man diesen Schmerz irgendwie los wird. Aber im Wesentlichen ist es ja egal, ob das jetzt auf den Orgasmus oder auf das Berühren und Nahesein und aneinander reiben ist. Ich verstehe das emotional total. Ich finde, dass das nicht ganz stimmt, wie sie da hinkommt. Also Halle Berry hat in dem Film wahnsinnig viele gute Sachen, aber ich finde, da schwankt sie so ein bisschen in der Qualität, dass sie da, aber es ist auch eine große Aufgabe, muss man sagen, sie da, die Letitia dahin zu bringen, dass sie diesen Sex anzettelt. Da bin ich ein bisschen unsicher, ob das so gut funktioniert. Sie spielt die Sexszene an sich wahnsinnig gut, deswegen komme ich auch mit der Länge klar. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, durchzuspüren, dass die Filmemacher ein kleines bisschen zu sehr davor saßen am Ende und gesagt haben, wir haben so tolle Sachen, die müssen wir alle verwenden und es muss alles da rein. Und es ist auch ein kleines bisschen zu voyeuristisch. Ich finde, diese Sexszene muss so lang sein. Und ich finde sie überzeugend und ich glaube, es ist auch dieses, es ist tatsächlich in dem Moment auch egal, wer da sitzt. Ne? Also daraus entwickelt sich eine Liebesgeschichte, aber in diesem Moment ist es wirklich einfach nur, es geht wirklich nur um so einen animalischen Instinkt bei beiden. Mhm. Und das finde ich überzeugend inszeniert und das finde ich halt auch einfach stark, weil es eben zum einen dieses Animalische hat, dieses übereinander herfallen, ja, und zum zweiten diese emotionale Komponente dabei, die aber so eindeutig ist, nicht ich falle über dich her, weil ich in dich verliebt bin, sondern ich muss irgendwas, es muss einfach raus. Ja, ja. Und ich finde es wichtig, dass die Szene so lang ist, weil in dieser Szene einfach viel emotional passiert mit den Charakteren und wir haben zum ersten Mal, wir haben gerade 70 Minuten Elend und Leid hinter uns. Ich finde es so süß, dass wir immer die Zahlen aufschreibst, entscheiden, wann was passiert. Und wir haben so einen Befreiungsakt und es tut so gut, weil es das erste Mal da ist, dass das Leid sich in irgendwas anderes auflöst, obwohl diese Szene auch mit Leid beginnt. Ja. Und das ist so wichtig in diesem Moment. Und dann will ich auch die 3 Minuten, 4 Minuten haben, wo das Leid komplett aufgelöst wird. Okay. Na gut, du Oliver Voyeur. Dann sollst du deine... Halle Berry und Bob Thornton sind ja auch sehr zufrieden mit der Szene gewesen. Also die fanden das ja toll. Die haben das einmal gemacht und dann hat der Regisseur gesagt, okay, wir machen hier so 1-2 Pickups und das war's dann. Also im Grunde der Best Case, den man sich vorstellen konnte dafür. Ich habe also insgesamt durchaus ab und zu das Gefühl, dass Halle Berry als Eye Candy halt herhalten soll. Ich habe sie in diesem Film nie so wahrgenommen. Ein bisschen habe ich das schon. Halle Berry war, also sie war Eye Candy der 90er Jahre ganz lange und das ist das erste Mal, dass sie es nicht ist, obwohl es die freizügigste Szene ist, die sie je gespielt hat. Ja. Dafür, und das sage ich nochmal, dafür ist sie zu hässlich in dem Film. Und mit Hässlichkeit meine ich eben das, was sie verkörpert, was eben diese Schönheit, diese Hässlichkeit, die entstehen kann, wenn du einfach leidest. Ja. Und hässlich ist vielleicht auch der falsche Begriff dabei, aber es ist dieses, dafür ist sie nicht glamourös genug in diesem Film. Hm. Ich glaube nicht, dass die Szene viele, viele Halle Berry-Fanboys zufriedengestellt hat oder groß Masturbationsvorlage für sie war. Das weißt du, das Problem ist ja, dass die Szene so lang ist und deswegen kann man die durchaus als Single auskoppeln. Oh. Liebe Kinder, vor eurer Zeit, es gab ein Medium, das Flo nannte man CD. Boomer. Damals gab es Alben, das ist das, was ihr bei Spotify heute noch seht, und es gab Singles. Das waren CDs, die bestanden nur aus einem Lied und haben 10 Mark gekostet. Liebe Kinder, Mark war vorm Euro unsere Währung. Flo, hörst du diese Stille? Hör mal kurz hin. Nachdem der letzte Gast gegangen ist. Kannst du so einen Froschquaken nachher im Schnitt einfügen? Okay. Ja, vielleicht. Vielleicht kann man das machen, aber ich finde, die Szene ist richtig an dieser Stelle und ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Macher, vor allen voran Mark Forster und Milo Etica und Will Rockhorst das gemacht haben, um sich an einer Halle Berry Sexszene aufzugeilen. Und wie gesagt, sie hatten Halle Berry gar nicht im Kopf, als sie die Szene geschrieben haben. Und ich glaube, die wollten damit emotional was erzählen und das ist ihnen meiner Meinung nach gelungen. Okay, ich möchte gerne als Schauspieler einmal den Kollegen sagen, bitte macht das niemals, niemals unvorbereitet in eine Sexszene gehen, auch wenn ihr noch so sehr das Gefühl habt, ah ja, das wird richtig cool, das wird richtig emotional und wir sind da besonders überzeugend. Aber so eine Sexszene einfach so zu drehen, ohne irgendwelche Absprachen, das, also niemals. Das kann extrem schief gehen. Ja. Das würde heute auch nicht mehr so gemacht werden, hoffe ich doch. Ja. Okay, Halle Berry war die, wie du vorhin gesagt hast, die einzige Schwarze in der Geschichte, die diesen Preis bekommen hat, den Oscar. Und das ist sie bis heute, die einzige Schwarze. Es gab dann noch Michelle Yeoh, die den bekommen hat jetzt letztes Jahr, als andere farbige Frau. Aber sonst sind wir sehr weiß. Der Oscar ist eine sehr weiße Veranstaltung. Da, also es ist jedes Mal, wenn man sich sowas mal nochmal anschaut und dann auf solche Fun Facts kommt, schwindet der Fun ein bisschen. Ja, es sind keine Fun Facts, es sind einfach traurige Realitätsfacts. Ja. Gut, okay, also Halle Berry hat das wunderbar gemacht, ganz toll. Ich würde gerne Billy Bob Thornton nochmal ein bisschen nach vorne stellen, den ich tatsächlich... ein bisschen überschattet von Halle Berry, aber er macht das auch sehr, sehr gut. Wie wir vorhin gesagt haben, dieser Zwang, von dem Vater, der da kommt, und er spielt das wahnsinnig gut, diesen schweigsamen Typen, der nicht weiß, wie er mit seinen Emotionen umgehen soll und wie er überhaupt damit umgehen soll, dass etwas sich anders darstellt, als er sein ganzes Leben lang gelebt hat, nämlich dass man durchaus eine emotionale Bindung zu Schwarzen herstellen kann. Neu, seltsam, aha. Er weiß ja auch gar nicht, wie er das jetzt machen soll, ne? Also ja. Er stolpert dann so ein bisschen durch dieses neue Ich und okay, er lässt den Wagen reparieren von den Nachbarn, also von dem schwarzen Nachbarn, und er will ihr den Wagen schenken und seine Tankstelle nach ihr benennen. Man merkt irgendwie, er versucht irgendwie zu finden, was mache ich als Mensch, wenn ich jetzt so bin? Ja, beziehungsweise, was mache ich als Mensch, wenn ich Mensch bin? Ja. Und es hat die ganze Zeit so cringe, könnte man dazu sagen. Ja. Irgendwie sowas Hilfloses, was es halt auch nachvollziehbarer macht, was es glaubwürdiger macht vor allem. Mhm. Dass er wird jetzt nicht zum Strahlemann, er wird jetzt nicht zum Helden. Er muss überhaupt erstmal rausfinden, was man macht, wenn man kein Arsch ist. Ja, genau. Und da mit diesem, okay, ich versuche jetzt irgendwie ein anderer Mensch zu sein, ich weiß aber nicht so genau wie, wird dann ja auch diese Liebesgeschichte erzählt. Mit dem, es gibt diese sehr symbolische Szene, wo man wieder denkt, oh, jetzt habt ihr aber ganz schön draufgedrückt, wo er im Bad ist und dann das Bild von Lawrence sieht und sich erstmal übergibt. Er ist quasi mit Lawrence zusammen im Bad. Und was ja dem Film auch viel angelastet wurde, dass es eben diese, ach, was für ein Zufall, jetzt treffen die zusammen und jetzt müssen ausgerechnet sie sich ineinander verlieben. Ja. Wie ist das mit dieser Liebesgeschichte? Ist das so ein bisschen konstruiert dann einfach, dass es diese beiden Menschen sind, die so zusammenhängen, dass die versuchen gemeinsam was zu machen? Ist es zu viel Ballast, der da mitgegeben wird? Wäre das überhaupt notwendig, dass er der Executioner ihres Mannes ist? Auch wenn er nicht selbst den Hebel umgelegt hat? Ja, weiß ich nicht ganz genau, aber ich glaube, es stört nicht weiter. Also mich stört es nicht weiter. Mich stört vielmehr, dass das insgesamt so konstruiert wird, dass die Figur, die Halle Berry da eigentlich Letitia hat, dass sie sehr viel dann doch auch dafür da ist, seinen Rassismus zu überwinden. Und das erinnert mich an ganz seltsame Stereotype. Ja, ja. Ganz fieses Trope im 90er-Jahre-Kino, ne? Wir haben den Weißen, der eigentlich nur einen netten Schwarzen kennen muss, damit er seinen Rassismus überwindet. Und ganz schlimm auch einen Schwarzen, dessen Rolle ist, das wichtig ist, dass er der nette Schwarze ist. Ja, ja, genau. Und der muss die Stakes sind natürlich viel höher für ihn, wenn du als Ausländer, als Schwarzer, als Migrant, whatever, beweisen musst, dass es auch Nette gibt, dann kannst du nicht einfach nur Standard nett sein. Nein, nein, dann musst du richtig nett sein, dann musst du Heilige sein. Und das ist der entscheidende Unterschied, das ist sie nämlich nicht. Das ist sie nicht, das stimmt. Aber trotzdem ist sie dafür da, seinen Rassismus zu heilen, was ich seltsam finde. Und ihr muss ein Haufen Zeug passieren. Ja. Das ist dieses, das ist das Zweite, was ich eher finde. Es ist natürlich dieses White Knight-Ding, ne? Mhm. Nachdem sie ihre Konfrontation mit Buck hatte, will sie auch erstmal nichts mehr von ihm wissen, nachvollziehbarerweise. Ja. Und dann gewinnt er sie dadurch zurück, dass sie ihre Wohnung verliert. Dadurch, dass er sich wirklich um sie kümmern kann. Und er sagt sogar, ich will mich um dich kümmern, ich will für dich sorgen und für dich da sein. Ja. Und White Savior. White Savior, genau. Und das ist schwierig. Ich finde, man kann den Film so lesen, dass er das auch ein bisschen miterzählt. Hank weiß nicht genau, was er machen soll. Und für Hank ist das irgendwas auch, woran er sich festklammern kann. Sprich, das Retten von ihr ist irgendwie, er kann zum ersten Mal fürsorglich für einen Menschen sein. Zum ersten Mal in seinem Leben. Und das ist dieses Blicke, nicht du hast mich gerettet, ich hab dich gerettet, du hast mich gerettet. Ne, was so der Retter zur Geretteten sagt. Aber es wird so ein bisschen miterzählt, dass es halt auch was ist, woran er sich klammert. Er klammert sich auch an dieses Fürsorglichsein. Deswegen ist das auch so awkward ganz oft bei ihm. Wenn er sie mit Eiscreme füttert, das wirkt so ein bisschen merkwürdig awkward. Ja, ja, ja. Wir sehen, das ist alles so hilflos, das ist alles so ein bisschen ungelenk und er kriegt eigentlich keinen Moment in dieser Fürsorge, wo er irgendwie, wo es natürlich wirkt, sondern es wirkt immer ein bisschen ungelenk und unbeholfen und hilflos. Ja. Und deswegen finde ich es okay, weil er ist einfach nicht der Retter, er ist einfach nicht der strahlende Held. Ja, weiß ich nicht. Mir ist eigentlich egal, ob er dabei ungelenk ist oder nicht. Weil das, was er im Endeffekt macht, ist immer wieder zu sagen, hier, komm in meine Arme, hier, ich helfe dir hier, hier, ich helfe dir dort und ich bin der große Retter. Obwohl ich natürlich in meiner Haltung vielleicht nicht der große Held bin, aber im Endeffekt, es kommt doch aufs Gleiche hinaus. Nee, ich sehe total den Punkt, den du machst. Also ich sehe total, man kann das so lesen und das ist es wahrscheinlich auch, das, was ich sage, ist wahrscheinlich überinterpretiert. Man kann es absolut so lesen, es macht total Sinn, das so zu sehen, oh nee, das ist schon wieder so eine Geschichte, dass der Weiße die arme Schwarze rettet. Ja. Oder die arme Frau rettet. Die Farbe spielt dabei gar keine so große Rolle, es ist einfach der Mann, der die Frau rettet, die hilflos ist. Aber er wird die ganze Zeit dabei so ungelenk inszeniert, dass das dadurch aufgebrochen wird. Ja, es wird ein bisschen aufgebrochen. Das ist aber wiederum das, was ich sage, ich bin bestechlich als Zuschauer vom Schauspiel. Das ist nur Schauspiel, es steht nicht im Drehbuch. Ja, das ist mir vollkommen egal. Aber diese Awkwardness, ich finde, die ist auch ganz wichtig dabei. So wie ungelenk er sie dann in die Wohnung bringt und sagt, du kannst da schlafen oder vielleicht mal schauen und lass uns Sex haben vielleicht, ich weiß nicht. Und es ist so hilflos die ganze Zeit, dass ich ihn einfach nicht als dieses Klischee sehe. Es ist zu weit weg von dem Klischee. Also das hilft dem Film natürlich, absolut. Du hast total recht, dass das Ganze ein bisschen aufbricht. Ich finde bloß, dass es es nicht so auflöst, so richtig. Und das wäre halt irgendwie cool gewesen. Da. Ich glaube, es wäre cool gewesen, wenn sie noch mehr bekommen hätte. Wenn sie noch mehr... Es geht ja im Film quasi um ihn mehr. Es geht für mich... In der Konsequenz, weil wir die ganze Zeit bei dem sind, was er für sie tut, geht es irgendwie um ihn. Weil auch er derjenige ist, der seinen rassistischen Vater an die Seite bekommt und er derjenige ist, der eine Emanzipationsgeschichte von seiner Familie bekommt oder von dem Rassismus seiner Familie. Und das angestoßen durch den Tod seines Sohnes, der vielleicht emotional schlauer war als alle anderen. Ich finde, und dann bewegen wir uns schon zum Ende, im entscheidenden Moment geht es um sie. Wenn sie nämlich erkennt, wie ihre Verbindung ist und wenn wir dann die Frage haben, wie geht sie damit um? Und das ist natürlich das, wo ich sage, das ist dieser Moment, wo der Film den Twist zum Optimistischen kriegt, aber wo vor allem auch sie diesen Twist zum Optimistischen kriegt. Sie ist damit konfrontiert und sie entscheidet sich gegen diese Verzweiflung. Diese Verzweiflung ist ihre erste absolut nachvollziehbare Reaktion. Und sie entscheidet sich dann bewusst dagegen und gar nicht in einem großen Act. Sie muss das auch mit ihm gar nicht kommunizieren. Ja, ja. Sondern es findet einfach im Kleinen so eine Entscheidung statt. Nee, ich guck vorwärts. Und dann ist der Film ja eigentlich, also diese letzten 5 Minuten gehören ja ihr und ihrem emotionalen Aufgeriebensein und ihrer Entscheidung, wie sie damit umgeht. Nur um das nochmal zu klären, es geht um die Szene, dass sie wirklich rausfindet, dass er derjenige war, der in diesem Gefängnis, in dem Todestrakt gearbeitet hat. Sie findet das raus, während er Eis kaufen ist, er kommt zurück mit dem Eis und sie war davor ganz verzweifelt und sitzt dann auf der Veranda einfach fast wie gelähmt und er setzt sich zu ihr. Und Sie gehen zusammen raus und sie wirkt so ein bisschen wie betäubt und sie gucken dann nochmal zu den Gräbern. Seine Familiengräber sind ja bei ihm im Garten. Und es gibt irgendwie offensichtlich so Gedanken, die da stattfinden. Aber wir wissen nicht genau, was in ihrem Kopf vorgeht, wie so oft in diesem Film. Und er füttert sie dann mit Eis und sie nimmt das irgendwie, sie wirkt immer noch wie betäubt. Ja. Und dann gibt es von ihm diesen wirklich ganz banalen Satz, I think we're gonna be alright. Also einfach so, ich glaube, das wird schon ganz okay sein. Wo ich dann schon denke, ach Film, jetzt versuchst du uns das optimistische Ende zu sagen. Nein! Oh komm, also wie er das sagt, das ist ja wieder seine Awkwardness. Ne? Er weiß, er ist einfach ungelenk und das wird ja auch weiter sein. Es ist nicht das, was er sagt, es ist das, wie sie blickt. Ja, das ist das Eigentliche. Und ich glaube, das macht den Film sehr stark und sehr kontrovers, weil das, ich habe da bestimmt 20.000 Meinungen zugelesen. Ja. Alle unterschiedlich. Jeder hat was anderes in diesem Blick gesehen. Und das ist Halle Berry zu verdanken, die wirklich es schafft, so indifferent ist das falsche Wort, aber so zu gucken, dass man wirklich es schaffen würde, selbst rein zu interpretieren, dass sie jetzt beschließt, ihn umzubringen. Selbst das könntest du rein interpretieren. Interpretierst du das rein? Nein, das tue ich nicht. Gott sei Dank. Aber die Möglichkeit, weißt du, du hast alle Möglichkeiten. Und dann gibt es Leute, die sagen, na, es ist furchtbar, das Ende ist schlimm, weil sie das dann ja runterschluckt und gegen ihren eigentlichen Willen, dann, sie hat ja gar keine andere Chance, sie muss ja bei ihm bleiben, weil sie hat keine eigene Bleibe und so weiter. Und das kannst du alles. Kannst du alles interpretieren. Ist halt Blödsinn, aber kannst du machen, wenn du willst. Aber es stimmt ja, sie hat eigentlich auch keine andere Chance. Also natürlich, so wie sie ist, so wir wissen, sie hat genug Kraft für alles Mögliche. Aber die Umstände geben schon auch die Möglichkeit vor, dass der Film auch sagen könnte, ja, da bist du jetzt dort gefangen, weil du hast ja keine anderen Optionen mehr. Bei demjenigen, der deinen Mann umgebracht hat. Ich glaube, es ist dadurch, also ihre Verzweiflung ist so impulsiv. Mhm. Wenn man drüber nachdenkt, ist ja diese Verknüpfung, die sie da sieht, natürlich ist das ein Schock, aber letzten Endes ist halt, es ist halt auch eine Verknüpfung, die vielleicht gar nicht so eine Relevanz hat. Weil ich meine, sie war von ihrem Mann ja schon distanziert und ihr Mann wurde hingerichtet. Ja. Und vielleicht, und dadurch löst sich es meiner Meinung nach so ein bisschen auf. Mhm. Ich sehe in ihrem Blick, dass sie eine sehr bewusste Entscheidung trifft. Und die hat sie davor nämlich nicht getroffen, als sie in sein Haus kommt. Ja. Da sitzt sie einfach auf der Straße und weiß nicht, wohin. Mhm. Und da kommt sie auch wie fast wie so ein Roboter da rein. Und naja, okay, jetzt habe ich wenigstens was. Und weiß auch nicht, wie sie mit, und er weiß es auch nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Und aber in dem Moment, und auch wenn es nur ein Blick ist, wenn es nur ein optimistischer, lächelnder Blick ist, ist sie aktiv. Da findet nämlich eine Entscheidung statt. Es geht jetzt vorwärts. Es geht nicht mehr, ich greife nicht mehr zurück auf diese Historie, sondern es geht jetzt irgendwie vorwärts. Hast du den Film über das Gefühl, wenn wir gerade bei vorwärts sind, dass die beiden doch recht schnell von ihren Söhnen wegkommen oder irgendwie, ich weiß nicht, die sind so plötzlich nicht wirklich Thema, obwohl das eigentlich natürlich drunter liegt, aber es gibt so viele Leute da draußen, die sagen, ja, der Film ist so kalt mit ihren Toten und so. Die sind doch total kaputt am Ende. Das wird ja auch, wir wissen doch, wir sehen diesen Optimismus, aber wir wissen auch, das wird nicht leicht. Das wird keine leichte Beziehung. Ja. Und das wird, und die tragen so viel Ballast mit sich und das wird noch sehr viel Tränen geben, das wird noch sehr viel Angst geben und Verzweiflung und Auseinandersetzung hoffentlich auch. Mhm. Aber dieser erste optimistische Impuls, irgendwie wird das schon ganz okay werden. Irgendwie kriegen wir das hin. Mhm. Der ist da und der ist das Entscheidende. Ich kann aber auch, um das nächste andere Thema, was mir ständig begegnet ist, noch reinzuwerfen, ich kann auch Leute verstehen, die sagen, oh, da haben wir aber jetzt ganz schnell, ganz leicht den Rassismus gelöst. Mensch, durchgespielt, wir haben es geschafft. Ja. Gibt keinen Rassismus mehr. Alles gut. Wir müssen nur jeder einmal eine nette schwarze Person kennenlernen, in die wir uns verlieben. Natürlich. Das ist immer das Problem, wenn du anfängst, Einzelgeschichten, Anekdoten allegorisch zu lesen. Ja. Aber diese Geschichte, ich glaube nicht, dass die Erzählung hier ist, so überwindet man den Rassismus. Mhm. Es geht um eine Einzelperson, die ihren Rassismus überwunden hat. Aber auch das ist nicht das Hauptthema, sondern es geht um zwei Menschen als Hauptthema, die Schreckliches erlebt haben und die es trotzdem irgendwie schaffen, sich aneinander zu klammern und miteinander da irgendwie rauszutreten aus diesem Schrecklichen, was sie erlebt haben. Mm. Und die wirklich tief im Schlamm stecken, als sie sich begegnen und es trotzdem rausschaffen. Und das ist auch dieser Optimismus, den ich da drin sehe. Wir kriegen wirklich die ersten zwei Drittel des Films kriegen wir nur gezeigt, wie sie tiefer und tiefer im Sumpf versinken und damit am Schluss, und deswegen ist diese Sexszene so wichtig, weil das machen sie im wahrsten Sinne des Wortes, ziehen sie sich da gemeinsam raus und dann werden die letzten 20 Minuten, die letzten 30 Minuten erzählt, schaffen sie es irgendwie, sich da rauszuziehen? Schaffen sie es, nachdem sie sich aus dem Gröbsten rausgezogen haben, da draußen zu bleiben? Hm. Und das ist für mich am Schluss die Antwort, ja, obwohl es die ganze Zeit auf der Kippe ist. Ja. Aber um das nochmal dazu zu sagen, ja, dieser Weg dahin, vor allem in den ersten zwei Dritteln, und das hatte ich nicht mehr so in Erinnerung, habe ich oft dieses Gefühl, wow, der Film macht sehr viel, um Affekte zu erzeugen. Der Film ist ein extrem triebgesteuerter, affektgesteuerter Film. Ja. Und dann kommen wir wieder zu dem Begriff Elendsporn. Es wird sehr viel Elend gezeigt, vor allem im Leben von Halle Berry. Du hast schon gesagt, die Wohnung sieht eine Nummer zu krass aus. Ja. Sie hat einen übergewichtigen Sohn, sie hat kein Geld. Es ist alles, es wird sehr viel draufgepackt. Mhm. Und das finde ich noch okay, weil das gibt es. Ne? Das ist echt. Menschen leben so. Menschen leiden extrem unter Armut. Ja. Aber ich hätte halt gerne öfter die Variante, die wir letzte Woche gesprochen haben, wo Leute nicht in ihrem Elend verzweifeln und in ihrem Elend grau und grauer alles schrecklich dargestellt wird, dieses Elends-Porn-Ding. Wir haben letzte Woche über Mermaids Don't Cry gesprochen und da geht es um auch einen Film, der im Prekariat spielt, nicht so extrem wie hier, aber wo vor allem eine Feel-Good-Story erzählt wird im Prekariat. Hört rein. Ja, ich finde halt, dazu dient halt, also das entschärft so ein bisschen das, aber ich wollte ja eigentlich sagen, womit ich Probleme habe. Also das letzte Drittel entschärft das ein bisschen, aber ich merke halt sehr oft, dass diese Affekte reinhauen. Und ich finde es gut, weil er kriegt so eine Gravitas dadurch, dass es wirklich Elend erzählt. Ja. Aber du bist immer kurz davor zu denken, wow, es ist auch ein bisschen Elendspornografie, weil es eben diese Affekte anspricht. Ja, wie Lawrence hingerichtet wird, wie Tyrell stirbt, wie Letitia komplett am Verzweifeln ist, weil sie die Wohnung verliert, wie sich Sunny tötet und so weiter. Das sind alles extrem effektive Momente und manchmal hat man danach das Gefühl, oh, die wurden sehr, sehr bewusst so inszeniert, dass sie so effektiv sind. Und das hatte ich zum ersten Mal bei dem Film so ein bisschen dieses kritische Kratzen im Kopf, so, ah, das ist vielleicht doch ein bisschen sehr draufgehauen, obwohl ich den Film immer noch sehr stark finde, weil er ist meiner Meinung nach erfolgreich und er schafft es halt einfach, er schafft es zum einen gut zu erzählen und zum anderen sind die Charaktere extrem stark gespielt und extrem stark geschrieben. Ja. Aber ja, er zeigt viel Elend. Er zeigt 70 Minuten Elend, um 20 Minuten die Frage zu stellen, na, schaffen sie es raus? Natürlich, du sagst ein positives Ende irgendwie, aber es ist bei weitem nicht auserzählt, was ja der Film gut macht, ne? Dass nicht am Ende, sie reiten in den Sonnenuntergang und Geigen spielen und alles wird gut. Ja, Gott sei Dank. Ja, also ne, man hat den Ausschnitt der beiden jetzt und weiß jetzt, okay, die beiden werden wohl eine Weile zusammen den Weg gehen. Was ist denn dein Gefühl am Schluss? Wirst du mit einem positiven Gefühl entlassen oder ist das Elend zu groß davor, als dass das möglich wäre? Nö, es kann schon. Der muss halt erstmal rausfinden, wer er ist ohne Rassismus. Dieser Typ. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass er es eigentlich allein rausfinden sollte und nicht mit ihr, weil das irgendwie auch seltsam ist. Weil dann ist sie wieder diejenige, die dafür sorgen muss, dass er seinen Rassismus los wird. Aber sie kann natürlich eine Hilfe sein. Die Frage ist halt, was hat sie davon? Ich glaube, sie muss auch mal herausfinden, wer sie ist, ohne kämpfen zu müssen. Sie hat den ganzen Film überkämpfen müssen, ums Überleben. Und jetzt muss sie, glaube ich, auch herausfinden, wer sie ist. Wenn sie mal nicht in die Ecke getrieben ist und will und irgendwie nach allem greifen, versucht zu greifen, was ihr halt bietet. Ja, das stimmt. Jingle. Unsere Top 3. Jetzt hast du einfach so in die Top 3 hinübergeleitet. Musste sein. Wir waren ja offensichtlich an einem Punkt, an dem wir gerade nicht weiterreden konnten. Top 3 Strafvollzug. Strafvollzug. Johannes, du musst anfangen. Oh, ich muss anfangen, stimmt. Ich habe noch nie mal sortiert. Ich gebe als Platz 3, weil das einfach sein musste. Ich schaffe es zu jedem Thema, entweder Dr. Who oder Wes Anderson zu holen. Oh nein! Und es ist Wes Anderson in diesem Fall. Ja, Wes Andersons Filme sind oft eine Strafe. Was? Welchen Film? Überhaupt nicht, Flo. Warte mal, stopp. Wes Anderson hat einen Film im Gefängnis gedreht? Nein, natürlich nicht. Aber es gibt eine ganz tolle Ausbruchsszene aus dem Gefängnis bei Wes Anderson im Grand Budapest Hotel. Alter. Ah, und es gibt auch diesen Maler im Gefängnis in genau. Schlag mich tot, Zeitung. The French Dispatch. Aber nein, ich gebe. Aber im Gefängnis gibt es gar keine Tapeten mit Waldmuster. Ja, das stimmt. Kann kein Wes Anderson-Film spielen. Sie haben sehr gestreifte Anzüge an. Sehr gestreift bei Wes Anderson. Man hat das Gefühl, die sind gestreifter als alle anderen Anzüge, die es im Gefängnis gibt. Jedenfalls sitzt er irgendwann zwischendurch im Gefängnis und erzählt von seiner kriminellen Vergangenheit. Oder ich glaube, es war die Vergangenheit. Und dann erzählt er, wie sie da ausgebrochen aus diesem Gefängnis. Und es ist ein absurd langer Weg, den die da nehmen, um auszubrechen. Hier vorbei, dort vorbei, dort vorbei. Und dann treffen sie doch noch auf irgendwelche Wächter, die dann umgebracht werden. Und der eine von denen, die da ausbrechen wollen, stirbt auch. Und die gucken da sehr lakonisch drauf und sagen, I guess that's what you call a tie, während beide da liegen und sich gegenseitig erstochen haben. Es ist sehr süß. Mit realistischem Strafvollzug hat das nichts zu tun. Aber deswegen auch auf Platz 3. Okay. Platz 3. Mein Platz 3 ist Clockwork Orange. Ah, okay. Strafvollzug, Verhaltenstherapie, die übelste Variante. Ja. Wir wollen aus Alex einen besseren Menschen machen. Deswegen fesseln wir ihn an einen Stuhl, spielen ihm die Oder an die Freude vor und zeigen ihm irgendwelche barbarischen Szenen. Ja. Ja. Damit kann man machen. Du meinen Platz 2. Ja, Entschuldigung. Aber Clockwork Orange, unglaublicher Film. Man kann sehr verstört da rausgehen. Sorry for that. Also muss man auf jeden Fall vorgewarnt sein. Der ist sehr verstörend, streckenweise. Aber es ist ein sehr, sehr guter Film. Ja, müssen wir auch irgendwann mal gucken, glaube ich. Ja, wahrscheinlich, ja. Platz 1. Ja, dein Platz 1. Ich bin. Ah, nee, da muss ich meinen Platz 2 nennen. Achso, du musst. Dein Platz 2 Clockwork Orange war. Ja, genau. Mein Platz 2 Serie. Mhm. Ich hab sie eine Zeit lang immer empfohlen und alle haben gesagt, bleh. Orange is the New Black? Ja. Es ist eine tolle Serie. Meiner Meinung nach wirklich, wirklich gut. Natürlich wird, wie viele Serien mit den späteren Staffeln, immer schlechter. Aber am Anfang erzählt sie genau den richtigen Punkt treffen zwischen realistisch und albern Alltag im Minimumsicherheitsstrafvollzug von den Frauen. Und dann das auch wirklich überzeugend. Und es sind keine großen Geschichten, die da stattfinden, sondern es sind so die kleinen Alltagsstreitereien und Intrigen und so weiter. Und es ist wirklich witzig gemacht und es ist toll. Es ist auf jeden Fall sehenswert. Mittlerweile ja auch schon über 10 Jahre alt. Ah. Tolle Serie, eine die erste große, erfolgreiche Netflix-Serie. Oh, okay. Auf jeden Fall sehenswert, vielleicht auch für so einen Rewatch. Ich hatte zwischendurch gedacht, Green Mile vielleicht reinzubringen, aber der ist, ich war so jung, dass ich glaube, ich habe keine Ahnung gehabt, was Qualität ist, und ich befürchte ein bisschen bei diesem Film, dass der gar nicht so gut ist, wie ich dachte. Ich glaube, der ist immer noch okay, aber ich würde sagen, ich habe den als guten Film in Erinnerung. Ja. Ich hatte ja so eine krasse Stephen King-Phase und da fällt der rein. Und ich fand den Film besser als das Buch. Aha, okay. Aber der ist so kitschig, oder? Ja, der ist voll kitschig, absolut. Ja. Und der hat auch dieses ganz schreckliche Trope von dem Schwarzen, der weiße Schwarze, der den Weißen hilft und dessen einzige Rolle ist es, Märtyrer zu sein für die Weißen. Mhm. Ja. Und ich hatte noch einen Flug übers Kuckucksnest überlegt, habe ich aber dann nicht gemacht, weil er ja nur dem Strafvollzug entgehen will und dann in einem anderen Strafvollzug quasi landet, indem er in der geschlossenen Station da landet. Ja. Irgendwie auch eine Form von Strafvollzug. Ja, aber auch nicht schlecht. Ja. Ich habe das Schweigende Lämmer als Platz 1. Oh ja. Ja, Hannibal Lecter ist im Strafvollzug. Ja, und es gibt diese eine wundervolle Szene, die wirklich immer zitiert wird, wie er im Gefängnis steht, hinter den Gitterstäben, und sie, Clarice, steht davor und die unterhalten sich und er macht dieses... improvisiert, ne? Ja, das von Anthony Hopkins, die große improvisierte Szene. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Szene, weil beide Schauspieler und beide Figuren showcasen dürfen, worum es geht bei ihnen, was die Figuren ausmacht und was die Schauspieler können. Das ist schon toll. Cool. Mein Platz 1, du hast Green Mile gesagt, Stephen King, Die Verurteilten. Okay. Shawshank Redemption. Großartiger Film, hat mit Sicherheit auch seine Schwächen, hat auch dieses Klischee, auch dieses Trope von dem weißen Schwarzen, der eigentlich nur da ist, Support-Charakter für den Weißen zu sein. Voll. Aber unabhängig davon wirklich ein starkes, großes Hollywood-Drama, das ich dir vielleicht auch irgendwann mal aufs Auge drücke. Okay, na gut. Ich habe ihn nämlich, glaube ich, nicht richtig gesehen. Ich glaube, ich war sehr jung. Mal gucken. Dann gehen wir zurück in unseren Film. Ja. Das war unsere Top 3. Hast du die Dankesrede noch in Erinnerung von Halle Berry? Ich habe sie mir nicht nochmal angeschaut. Ich erinnere mich daran, dass es total emotional und krass war. Voll ergreifend, das ist voll schön. Hast du nochmal geguckt, ja? Nee, so kurz. Ich hab sie nicht nochmal komplett geguckt, aber ich habe so angeteasert und dachte, ach ja, schön. Weil sie wirklich überrascht ist und sich wirklich, wirklich freut und auch so ein bisschen überfordert ist. Und Halle Berry hat dann ja auch 3 Jahre später die Goldene Himbeere gekriegt. Genau. Und ist da ja auch als eine der wenigen auch erschienen, ne? Also normalerweise, die ist hingegangen, die hat sich das Ding abgeholt und hat dann so ein bisschen auch ihre Oscar-Rede parodiert dabei. Nein, wirklich? Also so ergriffen gespielt und mein Gott. Das ist, finde ich, irgendwie ganz niedlich. Okay. Ja, sie ist halt einfach saugut in diesem Film. Sie ist wirklich einfach saugut und ich hätte mir gewünscht, dass sie noch mehr solche Filme zu spielen bekommt. Aber so richtig viel, was hat Halle Berry noch gemacht? Also, ne? Also, Halle Berry Catwoman. Halle Berry hat ja wirklich eine lange, eine sehr, sehr, sehr, sehr lange Schauspielkarriere hinter sich. Die ist ja mittlerweile auch 56 oder sowas. Ja, ganz kurz gucken. Die ist fast 60. Oh. Die ist 1966 geboren. Und die hat ja dann ganz viel, die hat Superheldenzeug gedreht, ne? Die, bei den X-Men hat sie Storm gespielt. Und aber ja, ansonsten ist mir Halle Berry als wirklich starke Schauspielerin nirgendwo mehr aufgefallen. Das gibt's doch nicht. Echt jetzt? Jetzt ist wirklich traurig. Wow. Ja. Und sie ist halt so präsent. Also Cloud Atlas war noch ganz spannend, aber da war es ja eigentlich auch eher so die Maske. Ja, das stimmt. Nee. Also sie hat nie wieder so richtig krasses Zeug zu spielen bekommen. Nee. Es ist natürlich auch selten so krasses Zeug, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass sie da noch ein paar Mal zeigen darf, was sie kann. Things We Lost in the Fire 2007, der war... Da hat sie zusammen mit Benicio del Toro, das war auch so ein großes Drama. Da hat sie ein bisschen gezeigt, dass sie das eigentlich noch kann, aber dann wurde sie halt auch nur für Scheiß besetzt. Ne? Und dann musste sie halt ein Bond-Girl spielen und zwar wirklich so ein Klischee-Bond-Girl. Mm. Das war sogar das direkte nach Monsters Ball, hat sie das absolute Klischee-Bond-Girl gespielt. Das stand alles schon fest, glaube ich. Aber sie war, also sie hat sich auch sehr darauf gefreut, ne? So im Interview hatte sie gesagt, wer träumt nicht davon, Bond-Girl zu sein. Und ich dachte, wer träumt nicht davon, die Hauptfigur zu sein, aber Bond-Girl? Ja, was so, ist das denn? Ich weiß ja nicht. Aber das ist auch seltsam. Ich habe so das Gefühl, dass man in dieser Zeit sich als Frau schon über solche Sachen freuen musste oft. Und das ist schon echt hart. Das ist wirklich hart, ja. Und dann haben wir ganz viele Interviews von Frauen, die solche Sachen sagen, auch genuinely sich freuen über solche Sachen, ja. Aber nur weil sie einfach ihre Grenzen kennen, weil sie wissen, okay, Bond geht nicht, also muss es Bond-Girl sein. Ja. Das ist bitter. Das ist voll bitter. Bitter finde ich tatsächlich auch, dass weder Will Rockhorst noch Milo Etika groß als Drehbuchautoren dann aufgefallen sind. Ach so, ja, stimmt. Die haben ja eigentlich das Ding gemacht, also eigentlich wollten sie ein Schauspieler sein. Ja. Dann haben sie diesen Film gedreht für ihre großen Rollen, wo sie wahrscheinlich Hank und Sunny spielen wollten als Kameraden. Ja. Und dann haben sie hier nur zwei Nebenrollen gekriegt. Mhm. Und dann aber jetzt wenigstens sind wir coole Drehbuchautoren, die jeder kennt. Und dann haben sie aber auch nicht mehr viel gemacht. Also Milo Etika hat das Drehbuch zu Birth geschrieben dann noch 2004, so ein Nicole Kidman Mystery Film. Okay. Wo sie einem Kind begegnet, das sagt, es wäre die Wiedergeburt ihres toten Mannes. Oh Gott, oh Gott. Ja, ist auch kein besonders guter Film. Und Will Rockhorst hat quasi gar nichts mehr gedreht, aber die haben so als Produzenten noch gearbeitet, ne? Aber irgendwie ein bisschen traurig vielleicht, dass sie, also sie haben es einfach nicht geschafft, die Schauspieler zu werden, die sie eigentlich werden wollten. Schade, ne? Und dann haben sie sich halt irgendwie in Hollywood so durchgeschlagen. Naja. Und Mark Forster ist durch diesen Film berühmt geworden, wobei ich auch sagen muss, dass er nicht zu meinen Lieblingsregisseuren zählt eigentlich. Aber Mark Forster hat natürlich sehr viel Krasses gemacht und der ist deutsch-schweizerischer Filmregisseur, Produzent und Drehbuchautor. Also, der hat viel gemacht, aber James Bond, schräger als Fiktion, ne? Ja. Schräger than Fiction. Aber genau, ich finde, der macht teilweise gute Filme gemacht. Mhm. Ich finde ihn ein bisschen bieder in seiner Inszenierung. Also ich finde zum Beispiel Stranger Than Fiction ist eigentlich total geil auf dem Papier. Ja. Hätte ein bisschen wildere Inszenierung verdient gehabt. Ah ja, ist okay. Vielleicht ist er ein bisschen bieder geworden. Aber World War Z kennt man. Man kennt genau, einen das Namen, ist die biedere Variante des Zombiefilms. Hm? Die biedere Variante des Zombiefilms ist World War Z. Okay. Und einen Mann namens Otto habe ich auch noch nicht gesehen, aber soll ganz gut sein. Ist das nicht dieses neue Tom Hanks Ding, ja? Ja, genau. Naja, gut. Okay. Fun Fact. Ja. Klugscheißen mit Plor. Monsters Ball, der Begriff. Ah, ja. Ich hab's nicht gefunden. Ich habe wirklich lange gesucht. Ich habe mich mit ChatGPT unterhalten. Ja. Ich habe in Google Books und in Büchereien eine große Recherche gemacht. Ich glaube, das ist Bullshit, was die in diesem Film sagen. Diesen Begriff gibt es nicht. Oh. Dieser Begriff taucht zumindest nicht in der Historie. Also die Story ist, Monsters Ball wurde quasi das letzte Essen für den Gefangenen genannt vor seiner Hinrichtung. Sie feiern noch einmal ein Fest für ihn. Das ist der Monsters Ball, weil er jetzt gleich in die Hölle geht. Angeblich in Großbritannien groß. Genau, soll ein englischer Begriff, ein Begriff aus Großbritannien sein. Ich finde keine historische Quellen dazu. Du findest historische Quellen zu dem Begriff Monstersport, ja, aber im anderen Kontext. Okay. Nicht in diesem Kontext. Und du findest, also man kann mit Sicherheit noch mal exzessiver recherchen, als ich das getan habe. Ne? Ich habe ja auch so ein bisschen Bibliotheken und dann so, was ich halt als Möglichkeit hatte, online zu gucken. Ich bin nicht nochmal extra in die Bibliotheken gegangen und habe das, was ich gefunden habe, nochmal quergecheckt. Das wäre zu viel gewesen. Dafür hatte ich auch einfach keine Zeit. Ja. Aber ich habe nichts gefunden, wo dieser Begriff verbürgt wäre, als Definition davon. Wenn man nach dem Begriff Monstersball sucht, findet man vor allem viele, viele, viele, viele filmwissenschaftliche Texte, die sich mit diesem Film auseinandersetzen. Ja. Man findet nichts Historisches. Also der Begriff Monstersball taucht immer mal wieder auf, ja, aber nicht in diesem Zusammenhang. Also eventuell eine große Räuberpistole, dass das so genannt wurde. Aber ich meine trotzdem eine geniale Erfindung, ne? Weil du damit Roots in Wirklichkeit setzt, beziehungsweise gefühlter Wirklichkeit setzt und irgendwie eine Verbindung herstellst zu außerhalb des Kinos, was total gut ist. Also ja, das ist wirklich eine Fall sehr, sehr gute Erfindung. Ich bin gerade ein bisschen beeindruckt, wie viel Recherchearbeit du mit diesem Podcast auf dich nimmst. Du hast eine 30, 40 Stunden Stelle. Das ist komplett eskaliert. Es ist einfach so ein Rabbit Hole, in das ich reingeklettert bin, okay, weil ich dachte, ich wollte eigentlich, dass du einmal nochmal einen Klugscheißen mit Blurjingle spielen kannst. Ach so. Und dann habe ich nichts gemacht. Kannst du trotzdem haben, kein Problem. Und dann hat die einfache Google-Suche nichts gebracht. Und dann habe ich halt die Google-Books-Suche gemacht. Und dann hat das auch nichts gebracht, außer so ganz obskure Sachen. Dann habe ich halt nochmal da auf den Link geklickt und dann war ich plötzlich in so einer Bibliothekssoftware und habe da nochmal quer geguckt. Und parallel habe ich dann, weil ich echt dann verzweifelt war, ChatGPT aufgemacht und habe ChatGPT nochmal gefragt. Und es hat mich 2 Stunden meines Lebens gekostet, zu sagen, nein, ich habe nichts gefunden. Oh Mann, es tut mir sehr leid. Ist okay. Dafür gibt es diese Woche keinen Klugscheißen mit Blurt. Du weißt, dass ich den eingespielt habe, einfach so, oder? Ja, ich weiß. Okay, willst du mal noch ein Fazit zu dem Film raushauen? Tja, Fazit zu diesem Film. Wie manipuliert fühlst du dich und wie sehr ist dieser Film Elendsporno? Das Urteil. Ja, also das stört mich schon. Also dieses Elendspornografische. Das stört mich schon. Mich stört auch, dass Halle Berry wahnsinnig viel passieren muss, damit er kein Rassist mehr ist. Also ich finde es schon wirklich ein bisschen doll. Mhm. Aber wie am Anfang schon gesagt, und da schließt sich der Kreis, ich bin einfach so bestochen von den Schauspielern, dass ich alles mitgehe und dass ich mich für diese beiden Figuren wahnsinnig interessiere und das unbedingt sehen will und auch über den Film hinaus darüber nachdenke, was ein Film erstmal schaffen muss. Total gut. Er hat viele Probleme, finde ich, aber er hat viel geschafft. Mir sind auf jeden Fall jetzt auch mehr Schwächen aufgefallen als bei meinem letzten Mal, wo ich ihn geschaut habe. Ich finde, er hat manchmal was Kalkuliertes, was so die emotionale Schlagseite betrifft. Mm. Ich hatte nicht so viel Probleme mit dem, was du jetzt angesprochen hast, mit dem, dass sie da durch den Fleischwolf drehen, damit er kein Rassist mehr ist. Weil ich das auch gar nicht als das Wesentliche sah, sondern, also ich sah diese Überwindung des Rassismus nicht als das Hauptthema des Films, sondern für mich war es einfach zwei geschundene Seelen, die sich aneinander klammern und er klammert sich genauso an sie, wie sie an ihn. Aber ich sehe auch, wie man das so lesen kann und dass da so ein bisschen diese sehr klischeehaften Tropes mit drin sind aus dem US-Kino. Das sehe ich auch. Ich finde, es ist ein emotional nach wie vor extrem wirksamer Film. Ich mag das Ende. Ich mag die Gravitas, wie an all diesen großen Dramen um diese Zeit. Aber er hat ein ganz klein bisschen nachgelassen. Also ich fand ihn früher besser, als ich ihn heute finde. Aber immer noch ein starker Film und meiner Meinung nach auch immer noch ein Film, den man bedenkenlos weiterempfehlen kann. Ja. Ganz im Sinne dieses Podcasts. Ich glaube, dass der Film vor allem in seiner Zeit zu verorten ist. Ich glaube, so wie damals würde er heute nicht mehr gedreht werden, weil wir viel zu aware sind für diese Tropes, die da einfach drinstecken. Heute würde das so inszeniert und auch so geschrieben eher für Stirnrunzeln sorgen und eher so ein bisschen peinlich wirken. Ja. Aber für damals und auch diese Art und Weise, wie sich der Film jetzt anschaut durch diese Brille aus 2000 oder 2001, ist der schon wirklich sehr, sehr gut. Also tatsächlich empfehlenswert. Vielen Dank, Plor. Ja, danke, Johannes. Für diese Filmempfehlung. Und danke euch auch fürs Zuhören. Wenn ihr wissen wollt, was Johannes mir nächste Woche aufgibt, was ihr auch sehen solltet, wie immer, dann bleibt noch kurz dran. Ansonsten euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Ciao. Explore, es wird Zeit, dass ich dir mal einen Film aus Südkorea gebe. Oh mein Gott, asiatisches Kino von Johannes. Es ist unglaublich, ich hätte nie gedacht, dass ich mal derjenige sein würde, der sagt, ja, genug vom westlichen Kino, wir gehen mal wieder rüber. Aber Park Chan-wook, oder wie sich dieser Name ausspricht, oh Gott, es tut mir so leid, wir werden echt wieder Probleme haben damit. Es tut mir wahnsinnig leid. Wir werden uns bemühen. Und zwar ein Film, der heißt I'm a Cyborg, but that's okay. Du kennst diesen Film, oder? Ich habe ihn nur einmal gesehen und das ist wirklich schon lange her. Ich habe ihn damals gesehen, als er rauskam, weil ich großer Park Chan-wook-Fan war zur damaligen Zeit. Mhm. Ich freue mich total drauf, weil es ist wirklich lange her und ich habe kaum noch Erinnerungen dran. Ich habe ihn, glaube ich, so 2 oder 3 Mal gesehen. Cool. Und ich fand ihn jedes Mal wieder ganz, ganz großartig. Sehr geil. Also tolle Empfehlung. Guckt ihn euch an, Leute, weil wir werden den wie immer gnadenlos spoilern, wenn wir drüber reden nächste Woche. Und lasst euch vielleicht auch ein bisschen vom südkoreanischen, etwas schrägeren Kino mitreißen. Ja, also ist auch sehr, also ne, man muss nicht fürchten, dass man einen Film, den man überhaupt nicht versteht, vor sich hat. Wenn ich einen Film aus dieser Gegend empfehle, dann kann man sicher sein, der ist einigermaßen westlich zugänglich, so kulturell. Was vielleicht auch gegen mich spricht, aber ich meine, warum komme ich mit solchen Filmen um die Ecke und nicht mit den abgefahrenen Sachen? Mit den abgefahrenen Sachen kommst du um die Ecke und ich denke mir jedes Mal, ja, ich mit meinem ignoranten westlichen... Mit Mermaids Don't Cry hattest du ja schon letzte Woche was ein bisschen abgefahreneres und ich was abgefahreneres? Es war ein österreichischer Film, damit abgefahren zu sagen, das ist ja, oh Gott. Ja gut, okay, in meinem Rahmen vielleicht. Ach, so, Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Nein, so, du bist gar nicht so konservativ. Jetzt hör auf, dich schlecht zu reden. Also ich finde, also damit hast du ja jetzt auch schon ein bisschen was Schrägeres. Von dir kam ja auch vor kurzem Night on Earth. Jetzt zähle ich einfach unser Podcast-Archiv auf. Ja, genau. Guckt es euch selber an. Ich habe einen Haufen Zeug vorgeschlagen. King of New York war auch ein sehr schräger Film. Ich wusste nicht, dass Charlie Chaplin so bizarr sein kann. Und Ophelia in Love. Ophelia in Love, das ist vielleicht mein gewagtester Vorschlag in diesem Podcast. Oh nein, das glaube ich nicht. Dein gewagtester Vorschlag in diesem Podcast war ganz eindeutig, Der kann nicht krass gewesen sein. Du musst eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach. Das stimmt, damit wollte ich dich beeindrucken. Und davor die Woche hattest du letztes Jahr ein Marienbad vorgeschlagen. Ja, damit wollte ich meine Freundin beeindrucken. Okay, und die Woche davor Scared Stiff mit Dean Martin und Jerry Lewis. Damit habe ich einfach nur gefreut. In diesem Sinne, wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ciao.